NDR Info. Das Coronavirus Update. Wenn man in der Corona-Pandemie mit Zahlen hantiert, dann kann das schon erschrecken oder beeindrucken. Ich mach's trotzdem mal hier an der Stelle oder vielleicht auch gerade deshalb, denn 5,7 Milliarden Impfdosen sind bislang weltweit gegen das Coronavirus verimpft worden. Die Impfungen werden also rund um die Welt dokumentiert in ihrem Sicherheitsprofil und trotzdem stockt die Impfbereitschaft in vielen Ländern. Doch egal, wohin die Forschung blickt, es scheint keinen anderen Ausweg aus der Pandemie zu geben, als eben über die Impfungen. Hallo und willkommen zur 98. Folge unseres Updates am Dienstag, dem 14. September. Ich bin Corinna Hennig, ich arbeite als Wissenschaftsredakteurin bei NDR Info. Unser Blick geht, ich gebe es zu, ein bisschen neidvoll nach Dänemark am Ende unserer heutigen Folge. Die sind nämlich ungefähr 3 Schritte weiter, als wir das in Deutschland sind. Aber es tut sich trotzdem auch ein bisschen was zumindest an den Voraussetzungen für Impfungen hierzulande. Die STIKO empfiehlt die Impfung für Schwangere und der Hersteller BioNTech stellt die Zulassungsstudie für Kinderimpfungen unter 12 Jahren für die kommenden Wochen in Aussicht. Darauf wollen wir heute hier gucken. Und es gibt außerdem möglicherweise ein paar Neuigkeiten zu den Wirkungen der Delta-Variante, auch bei Kindern. Und natürlich geht es um die weitere Evolution des Virus. Und dazu begrüße ich zum ersten Mal nach der Sommerpause die Virologin Professor Sandra Ziesek aus Frankfurt am Main. Hallo Frau Ziesek, Tag. Hallo nach Hamburg. Wir müssen zunächst mal zum Anfang eine kleine Nachlese machen unserer letzten Podcast-Folge, die gar nicht mit Ihnen war, sondern mit Christian Drosten in der vorletzten Woche, weil da gab es einigermaßen viel Aufregung in sozialen Medien. Wir haben darüber gesprochen, wie der Umgang mit dem Virus sein kann, wenn wir in einer endemischen Situation sind. Also wenn der größte Druck raus ist auf Gesundheitssystem und Gesellschaft. Und Christian Drosten hat geschildert, dass es für doppelt Geimpfte langfristig darauf hinauslaufen kann, sich dann mit dem Virus zu infizieren, mit einem dann sehr wahrscheinlich und hoffentlich harmlosem Verlauf. Es gab dann aber Verkürzungen in verschiedenen Berichten zum Podcast und es klang bei manchen so ein bisschen so, als sollte man sich jetzt die Masken runterreißen als Geimpfte und die Begegnung mit dem Virus suchen. Lassen Sie uns das gemeinsam nochmal klarstellen. An dem Punkt sind wir noch lange nicht und es geht nicht um Masernpartys. Nee, also es war sicherlich nicht so gemeint, dass man jetzt sich absichtlich infizieren soll, so nach dem Motto, ach, nächste Woche habe ich nichts vor und habe Zeit, mich zu infizieren. Dann mache ich die Infektion zwischen Dienstag und Freitag durch und bin fürs Wochenende wieder fit. Das war sicherlich nicht gemeint. Er hat einfach ein nicht unwahrscheinliches, wenn nicht sogar das realistische Szenario versucht darzustellen und zu erklären, wie es dann in der endemischen Lage ja aussehen wird. Und was man festhalten kann, sind, denke ich, dass das Virus bleibt. Das ist für viele klar, aber einige haben immer noch die Hoffnung, dass sie nie auf dieses Virus treffen, sich nie infizieren würden. Und ich glaube, man muss einfach da ganz klar sagen, dass das Virus natürlich auch irgendwann endemisch wird und genauso wie die anderen endemischen Coronaviren oder hunderte andere Atemwegserreger immer wieder, dass wir immer wieder Kontakt mit diesem Virus haben können und mit diesen Viren. Wir leben ja auch nicht in einer vollständigen Isolation oder völlig steril. Und dann führt der regelmäßige Kontakt eben zu Immunantworten. Das Immunsystem erinnert sich und bildet neue Antikörper. Das ist ja eigentlich so generell bei vielen Infektionen. Und was auch wichtig zu erwähnen ist, dass durch die vollständige Impfung, also wenn jemand vollständig geimpft ist, dann ist das Risiko, dass diese Person einen schweren Verlauf bekommt oder sogar daran verstirbt an der Infektion, hat diese Person für sich minimiert selbst. Mhm. Und die Impfung ist also ein ganz wichtiger Schritt in die Endemie. Und was noch wichtig ist, nicht das Virus hat sich bisher abgeschwächt. Im Gegenteil, wir sehen ansteckendere Varianten. Zum Teil wird sogar vermutet, dass es einen schweren Verlauf gibt. Und die Auswirkungen des Virus werden durch die Impfung geringer. Mhm. Über den Verlauf von Durchbruchsinfektionen, wie es ja immer so schön heißt, die oft asymptomatisch verlaufen können, aber in manchen einzelnen Fällen trotz doppelter Impfung eben dann doch mal symptomatisch werden, auch manchmal schwere Verläufe machen, können wir ja einiges lernen aus den USA, wo die CDC, also die amerikanische Seuchenschutzbehörde, das ganz gut dokumentiert. Gibt es da neue Erkenntnisse für Sie aus den Daten, die wir jetzt aktuell haben? Ja, also es gibt auch Daten publiziert, die sind aber meistens vor Delta entstanden. Also um nochmal weg aus den USA zu kommen, gibt es einen Preprint aus Katar, wo die mal eine Meta-Analyse gemacht haben. Meta-Analysen sind ja so statistische Verfahren, die die Ergebnisse von mehreren Studien zusammenfassen. Mhm. Also wir sehen ja hier immer im Alltag des Podcasts, dass es Studien gibt, die sagen hü, die andere Studie sagt hot. Dann gibt es 5 Studien, die sagen hü und eine sagt hot. Und diese Meta-Analysen sollen das so ein bisschen aufschlüsseln. Und die haben über 9000 Studien angeschaut und dann schließlich 54 eingeschlossen, die qualitativ gut genug waren aus verschiedenen Ländern, Kanada, USA, Südamerika und Europa und auch China, und haben mal geguckt, wie lange haben die Menschen eigentlich Antikörper, sowie wie lange haben sie T- und B-Zellen während der Infektion und nach der Genesung. Und da hat man gesehen, dass immerhin 6 bis 8 Monate nach der Infektion noch über 90% Antikörper, also IgG-Antikörper hatten. Mhm. Und leider weniger gut sind die Datenlagen zu den T-Zellen, also CD4 und Memory-B-Zellen. Hier gibt es eigentlich nur eine Studie, aber auch da sind die Werte sehr hoch mit fast 92% oder Memory-B-Zellen 80%. Mhm. Was wichtig ist in diesen Daten, ist auch die Anzahl der Reinfektionen, nämlich dass es nur 0,2% Reinfektionen waren. Aber wie gesagt, hier wurden die Daten ausgewertet und die Studien, die vor Delta entstanden sind. Wenn man dann aber in die USA schaut und sich die Delta-Daten anschaut, dann werden die immer von der CDC ja auch veröffentlicht. Und die haben jetzt am 10. September einen Bericht in dem Morbidity and Mortality Weekly Report rausgebracht. Der ist ganz interessant, weil natürlich ist bekannt, das sehen wir ja auch hier, dass die Inzidenz der Infektionen und der Krankenhausaufenthalte und Todesfälle bei ungeimpften Personen höher ist als bei Geimpften. Mhm. Aber wie sieht es denn jetzt genau aus vor Delta und nach Delta, also bevor Delta dominant wurde und danach? Und das haben die auch mal geschaut. Und was man hier sieht, ist, dass sich das Verhältnis Geimpfte versus Ungeimpfte für Krankenhausaufenthalte und Todesfälle relativ wenig verändert hat. Also dass es immer noch so ist, dass vor allen Dingen Ungeimpfte stationär aufgenommen werden müssen oder versterben, was dafür spricht, dass die Impfstoffe auch eine anhaltende und hohe Wirksamkeit haben gegen schwere Verläufe von Covid-19. Aber was sie auch gesehen haben, ist, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs bei dem Schutz vor einer Infektion, der wurde geringer. Also das bedeutet, dass man sich zwar infizieren konnte und dass das doch leider häufiger auftrat, als Delta dominant wurde, aber dass es die schweren Verläufe, also dass jemand ins Krankenhaus musste oder verstorben ist, dass das zum Glück durch eine Impfung immer noch effektiv verhindert werden konnte in den meisten Fällen. Und deshalb ist eigentlich die Message der CDC an die Bürger, genauso wie ja eigentlich die Message auch vom RKI hier, dass man sich einfach impfen lassen sollte, auch wenn man sich dann infizieren kann mit Delta. Auch wenn man dann ansteckend sein kann, so hat man für sich selbst aber das Risiko ja versucht zu verkleinern, einen schweren Verlauf zu nehmen. Was die Inzidenzen angeht, wenn wir jetzt den Blick nach Deutschland richten, dann kann man ja im DIVI-Register nachlesen, wer die Menschen sind, die auf den Intensivstationen landen. Und zurzeit sind ein Viertel der Covid-19-Fälle auf der Intensivstation in Deutschland zwischen 50 und 59 Jahre alt. Das hat sich ungefähr Mitte August gedreht. Bis dahin, also auch im Sommer, hatten die über 60-Jährigen noch den größten Anteil. Und auch während der dritten Welle mit der Alpha-Variante im Frühjahr war das so, gefolgt von den über 70-Jährigen. Also das Virus rückt jetzt altersmäßig langsam immer weiter nach unten. Das war ja so ein bisschen so prognostiziert worden. Trotzdem nochmal, was ist die Erklärung? Ist das hauptsächlich der Impfstatus und weil Delta womöglicherweise ein bisschen kränker macht, also auch bei Jüngeren zuschlägt, oder spielen da noch andere Faktoren mit rein, Verhalten und Netzwerkfunktionen der Infizierten? Ja, wahrscheinlich alles ein wenig. Aber das sind ganz beeindruckende Zahlen, wenn man sich das vom DIVI-Register, also diese Abbildung nochmal anschaut. Wer liegt im Moment wirklich auf Intensivstationen? Und im Moment ist der Anteil der 30- bis 39-Jährigen, die wahrscheinlich ihr Risiko recht gering einschätzen und die oft nicht geimpft sind, ist höher als der Anteil der 80-Jährigen, also 80 plus, die wahrscheinlich zum großen Teil geimpft sind. Und das muss man sich natürlich genau überlegen, wenn man in der Situation ist und vor der Frage steht, lasse ich mich impfen, habe ich mit, weiß ich nicht, 35 überhaupt ein Risiko? Mhm. Und was ich auch beeindruckend finde, ist, dass wirklich die Hälfte der Patienten oder mehr als die Hälfte unter 60 ist. Also es ist nicht eine Erkrankung der Rentner oder der Altenheimbewohner, sondern es ist eine Erkrankung, die auch Menschen im besten Alter, sage ich jetzt mal, also im mittleren Alter betrifft mittlerweile. Und ja, die Gründe haben Sie eigentlich gerade genannt. Natürlich sind bei den 80 plus viel mehr geimpft als bei den 30-Jährigen. Aber auch eine Rolle spielt natürlich, wie viele Kontakte habe ich. Und ich würde mal sagen, dass wahrscheinlich ein 30-Jähriger mehr Kontakte am Tag hat als ein 85-Jähriger, zumindest im Durchschnitt. Und dadurch hat das Virus natürlich umso mehr Kontakte. Man hat auch leichter, sich auszubreiten. Delta ist noch infektiöser. Das Verhalten ist natürlich auch wichtig, dass, wenn ich keine Sorge habe vor einem schweren Verlauf, vielleicht gar nicht die Infektion so vermeide und so vorsichtig bin wie jemand, der Angst hat. Deshalb ist das eine Kombination aus vielen. Und wenn man sich einzelne Patienten anschaut, die jetzt schwer erkrankt sind, hat man halt schon das Gefühl, dass sehr viele sich bewusst gegen eine Impfung entschieden haben. Hm. Aber auch ein anderer Teil sind Patienten, die wirklich, ja, manchmal fragt man sich, wo die letzten anderthalb Jahre waren. Also ein Kollege hat mir letztens erzählt, dass er eine schwer kranke Person hatte und die Angehörigen wussten nicht mal, was eine Quarantäne ist. Also an denen ist wirklich bisher die ganze Pandemie und ja, die Pandemie nicht, das werden Sie ja gemerkt haben, aber dieses Wissen darüber wirklich an denen vorbeigegangen. Mhm. Und ich denke, da gibt es noch viel zu tun, um diese beiden Gruppen irgendwie zu erreichen. Und dann gibt es ja noch die Gruppe dazwischen, die vielleicht sehr viel gerade bei den Jüngeren, bei den vielleicht 30- bis 39-Jährigen spielt, die nämlich sagen, in der Risikonutzenabwägung so einer Impfung sehe ich für mich keine große Gefahr. Wir haben ja am Anfang der Pandemie bei den sehr Alten und Vorerkrankten immer nur über das Risiko durch das Virus gesprochen. Jetzt sprechen viele mehr über das Risiko durch die Impfung. Es gibt da eine Studie aus dem New England Journal of Medicine. Da haben israelische Forscher in Zusammenarbeit mit Harvard-Kollegen Krankenkassendaten ausgewertet aus Israel, bereinigt, und die stellen das eigentlich ganz beeindruckend gegenüber, was für Risiken der Infektion möglichen Nebenwirkungen der Impfung gegenüberstehen. In diesem Fall BioNTech/Pfizer. Was sagt Ihnen die Datenlage da? Welche Risiken sind da vor allem zu nennen, bei denen es besonders prägnant ist? Myokarditis fällt mir ein, ist viel diskutiert worden im Zusammenhang mit Infektionen, aber eben vor allen Dingen auch mit Impfung. Genau, also diese New England Journal Studie kann sich ja jeder anschauen, ist Ende August erschienen und es sind wirklich wahnsinnig viele Daten von über 2 Millionen Personen da drin. Also die haben nicht nur die geimpften Daten angeschaut, sondern auch verglichen mit einem Kollektiv, was eine SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht hat, um ein Gefühl zu bekommen, was ist eigentlich häufiger? Das ist ja gerade bei der Myokarditis immer die Frage. Und wenn man das gegenüberstellt, ist es doch so, dass das ja mehr als 3-mal häufiger nach einer Infektion auftritt als nach der Impfung. Mhm. Und das sind ganz wichtige Daten. Allerdings, der Vollständigkeit halber, muss man sagen, dass in Zusammenhang mit der Impfung in seltenen Fällen Lymphadenopathie beobachtet wurde, also Lymphknotenschwellung, und in 16 pro 100.000 Impfungen eine Herpes-Zoster-Infektion, also Gürtelrose. Das war auch schon Thema hier im Podcast. Aber das sind im Vergleich eher seltene Auffälligkeiten und deutlich weniger gefährlich als die Nebenwirkungen einer Virusinfektion, oder? Genau das. Also nach der Infektion treten auch weitere unerwünschte Ereignisse auf, schwerwiegender Natur, die man nach der Impfung nicht sieht, wie zum Beispiel eine Herzrhythmusstörung oder Thrombosen, Lungenembolien, Herzinfarkt oder auch Blutung im Gehirn und eine Verminderung der Blutplättchen. Das alles kann nach der Infektion auftreten, wurde aber nicht im Zusammenhang mit der Impfung mit BioNTech/Pfizer gesehen. Und das ist auch gar nicht so selten. Also kommt man auf jeden Fall zu der Bewertung, wenn man die Studie anguckt, dass der Impfstoff nicht mit einem erhöhten Risiko für die meisten unerwünschten Ereignisse in Verbindung gebracht werden kann und dass der Impfstoff mit einem erhöhten Risiko für eine Myokarditis verbunden ist. Das ist ja auch schon mehrmals besprochen worden. Dieses Risiko aber geringer ist als nach einer Infektion. Was die Impfstoffe angeht, weiß ich noch, dass am Anfang der Impfstoffentwicklung manchmal die Sorge diskutiert wurde, es könnte ein Nebeneffekt eintreten, den man aus anderen Impfungen kennt, nämlich Antibody-Dependent Enhancement, also infektionsverstärkende Antikörper, haben wir hier im Podcast auch schon besprochen. Also dass vereinfacht gesagt durch die Impfung eigentlich erst eine schlimme Entzündungsreaktion ausgelöst wird. Das war eine offene Frage. Es scheint aber nicht aufgetreten zu sein. Was ist die Erklärung? Ja, also es ist so, dass wenn man Medizin studiert und dann das virologische Praktikum hat, dann lernt man dieses Antibody-Dependent Enhancement klassischerweise bei Dengue-Virus-Infektionen. Mhm. Das ist so der Klassiker, um das zu erklären. Und zwar hat man eine Dengue-Virus-Infektion, es kommt dann zur Bildung von Antikörpern. Und es gibt verschiedene Serotypen vom Dengue-Virus. Und wenn man jetzt eine zweite Infektion bekommt, weil man zum Beispiel in einem Gebiet lebt, wo diese entsprechenden Mücken leben, das wird ja über Mücken übertragen, mit einem anderen Serotyp, dann binden die alten Antikörper zwar dieses Virus mit dem anderen Serotyp, können es aber nicht neutralisieren, also nicht unschädlich machen. Und diese Bindung führt aber dazu, dass die Antikörper dann von Immunzellen doch erkannt werden, also von Makrophagen, und die dann sozusagen das Virus noch zu denen hingetragen wird, die dann infiziert. Und das wiederum dazu führt, dass die Vermehrung des Virus stärker ist, also dass das Virus sich noch effizienter verbreiten kann und das Immunsystem stören kann und das Virus einfach sich besser vermehren kann. Das ist so dieser klassische Mechanismus. Deswegen muss man auch gerade bei Dengue-Impfstoffen aufpassen und genau schauen, wie man die designt. Und jetzt kommen wir zu SARS von 2003. Da hat man im Tiermodell in der Maus unter ganz bestimmten Bedingungen im Labor gesehen, dass wenn man Antikörper gegen Nukleokapsid, wenn man die durch eine Impfung induziert, dass dann nachfolgende Infektionen schlimmer verlaufen können. Und deshalb hat man sich ja bei SARS-CoV-2 auch sehr früh gar nicht für eine Impfung gegen das Nukleokapsid entschieden, sondern die sind ja alle Impfungen, Impfstoffe beruhen ja auf Spike, also dass man die gegen Spike designt hat. Und also unterschiedliche Proteine des Virus, die da in Angriff kommen werden. Genau, das sind beides Proteine. Und dieser Effekt im Tiermodell betrifft halt vor allen Dingen Nukleokapsid. Und deshalb haben natürlich bei der Entwicklung hat man sich die alten Daten angeschaut und gesagt, nee, das nehmen wir nicht, sondern wir nehmen Spike und minimiert so das Risiko. Aber man muss auch sagen, dass zum Beispiel anders als Dengue, dass SARS-CoV-2 eigentlich nicht sehr effizient, wenn überhaupt, Makrophagen infizieren kann, so dass dieser Mechanismus auch dort hakt. Und schließlich aber, wenn jemand sagt, ich glaube das immer noch nicht, dann muss man sagen, sprechen einfach die Fakten dagegen. Wenn wir auf die Intensivstation gucken, liegen da vor allem Ungeimpfte, die schwer erkranken, und nicht die Leute, die geimpft sind. Und wenn es einen wirklich nennenswerten Antibody-Dependent-Enhancement-Effekt geben würde, wäre das Verhältnis sicherlich umgekehrt. Und das ist es einfach nicht. Und deshalb, denke ich mal, hat die Realität gezeigt, dass das einfach nicht so ist. Also zusammengefasst, es gibt eine immer bessere Datenlage zur Sicherheit und zur Wirksamkeit der Impfungen. Wenn wir nochmal zurückkommen auf die Gruppe der Ungeimpften, an denen jede Information bislang vorbeigegangen ist. Da gibt es ja relativ klare Hinweise aus der Forschung, dass sozioökonomische Faktoren eine große Rolle spielen. Und nun haben wir eine neue Studie aus der Schweiz, die zumindest die Zahl der Testungen auf das Virus und den Krankheitsverlauf für unterschiedliche Gruppierungen in den Blick nimmt. Und auch da sprechen die Daten eine ziemlich deutliche Sprache. Wie hängt all das miteinander zusammen? Ja, das ist ganz interessant, diese Daten aus der Schweiz. Und zwar wollten die untersuchen, ob Ungleichheiten in der Versorgung von Patienten ja nachvollziehbar werden und haben dann sich Meldedaten angeschaut zur Testung, aber auch zur Hospitalisierung und zur Aufnahme auf Intensivstationen zum Tod durch Covid-19 und haben das dann korreliert mit einem Score, der die Wohngebiete anhand von Faktoren wie Miete, Ausbildung, Beruf und Bevölkerungsdichte beschreibt. Mhm. Also haben diese Faktoren alle mit untersucht. Und was man sieht ist, je höher dieser Wert, also je privilegierter die Menschen waren, umso mehr Tests wurden durchgeführt in diesen Bereichen. Und wenn man das vergleicht, wurden halt weniger Tests auf Covid durchgeführt in sozial schwachen Gebieten. Auch die Positivrate war jedoch niedriger und auch die Rate an Hospitalisierungen, Intensivaufenthalten und die Todesfälle waren geringer in diesen privilegierten Gegenden im Vergleich. Und im umgekehrten Fall, dort, wo die ja, sozioökonomisch benachteiligten Lebenden wurden weniger Tests durchgeführt und sie waren trotzdem stärker betroffen. Das ist ja eine Ungleichheit namens Inverse Care Law. Das heißt, die, die es eigentlich am stärksten benötigen, die medizinischen Maßnahmen wie die Testung, die haben sie am wenigsten erhalten. Und das scheinen die Daten nochmal eindrücklich zu zeigen. Ich denke, das ist jetzt nicht mit da drin, dass es bei den Impfungen ähnlich aussieht, dass wahrscheinlich in den ja privilegierten Gegenden die Impfquote tendenziell höher ist als in den sozial schwächeren Gebieten. Und ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Message an die Politik in diesem Paper da drin, nämlich, dass die die Aufgabe hat, dass es einfach ja auch diese Gruppen, dass wir die erreichen und diese Ungleichheit so ein bisschen aufheben können. Vor allem natürlich mit der Impfung, denn die ist kostenlos. Und da gibt es ja auch immer eine Diskussion darüber, ob tatsächlich Menschen erreicht werden mit dem Impfangebot. Jens Spahn, der Gesundheitsminister, hat mal gesagt, mittlerweile müssten eigentlich alle von einem Impfangebot erreicht worden sein. Jetzt haben Sie eben schon das Beispiel genannt mit der Familie, die noch nie von Quarantäne gehört hatte. Wie groß ist Ihre Hoffnung, dass manche Schichten, manche Gruppen überhaupt von dieser Aufklärung noch erreicht werden und vor allem wie? Das ist eine sehr gute Frage. Da bin ich auch überhaupt kein Fachmann. Also da gibt es bestimmt Fachleute, die das viel besser können oder wissen, was man da machen kann. Ich denke nicht unsere Podcast-Hörer, weil das ist natürlich auch eine Selektion. Wer sich bewusst so einen Podcast anhört, will sich ja informieren. Aber da darf man einfach nicht davon ausgehen, dass das der Normalzustand ist. Ich denke, man sollte versuchen, diese Menschen über Arbeitgeber zu erreichen. Jeder, der hier den Podcast hört, über direkte Ansprache. Also wenn Sie in Ihrem Umfeld jemanden haben und wenn es die Reinigungsfrau im Betrieb ist, dass man mit der einfach ins Gespräch kommt, sich um ja seine Mitmenschen auch kümmert und die anspricht und einfach vielleicht Fragen beantwortet oder jemanden nennt, an den man sich wenden kann. Für mich ein großes Problem ist das Sprachliche immer noch. Also auch wenn wir in Deutschland leben, es reicht nicht allein in der deutschen FAZ eine Anzeige zu schalten über eine Seite. Damit werden sie die, die sie erreichen wollen, nicht erreichen. Ich glaube, was wichtig ist für die, die, sage ich mal, einfach unsicher sind, ist, dass man eine klare Kommunikation braucht. Also, dass man nicht sagt, lasst euch alle impfen, ist alles ganz harmlos, sondern dass man wirklich ganz klar auch die Grenzen der Impfung und die Risiken aufzählt und trotzdem aber auch die Vorteile spiegelt, die eine Impfung trotzdem hat. Weil ich glaube, wenn die Leute sich einfach überredet fühlen oder nicht offen und ehrlich aufgeklärt, dann hat das eher immer einen gegenteiligen Effekt. Und ich finde zum Beispiel den Vergleich wie in dem New England Journal sehr wichtig, dass man sagen kann, wenn das Argument kommt, es macht Myokarditis, dass man sagt, ja, aber wenn du eine Infektion hast und die wirst du irgendwann bekommen, ist dein Risiko um 3 bis 4 Mal höher. Und das ist, denke ich mal, wirklich wichtig. Also, und natürlich, ich glaube, man muss einfach ja irgendwie nochmal an diese Menschen rankommen, indem zum Beispiel, wenn das bekannt wäre, die Leute direkt angesprochen werden. Also, dass die einen Brief nach Hause bekommen für ein Gespräch mit einem Arzt, um einfach nochmal übers Impfen zu sprechen. Also, das muss man sicherlich nicht bei allen machen, aber zumindest bei denen über 50, die wirklich ein hohes Risiko haben. Ich habe auch nochmal nachgeguckt, dass jetzt in Deutschland immer noch 17% der über 60-Jährigen nicht geimpft sind. Das ist wirklich eine Gruppe, die müssen wir uns wirklich nochmal drum bemühen zu erreichen. Und ich glaube, da ist auch ganz viel über Hausärzte oder persönliche Gespräche wichtig, weil das schon immer eine andere Qualität hat, wenn man jemanden in die Augen guckt in einem Gespräch. Vielleicht bringt eine persönliche Ansprache einfach nochmal etwas mehr. Und man kann sicherlich auch sagen, dass wenn man für sich selber meint, man hat kein Risiko, die Impfung dann vielleicht für die anderen macht. Also, dass man dann sagt, wenn ich jetzt für mich selber das so entschieden habe, was ich nicht nachvollziehen kann, aber kann ja sein, dann kann man trotzdem noch sagen, gut, dann impf dich halt für die anderen. Impf dich für die Oma, impf dich für deine Nachbarin, die nierentransplantiert ist, impf dich für deine kleine Cousine, die nicht geimpft werden kann. Und ich denke, das hat auch ein bisschen was mit Gruppendenken, Solidarität zu tun, sich doch dafür zu entscheiden, weil es einfach nicht eine alleinige Entscheidung ist, dadurch, dass es eine Infektionskrankheit ist, die ansteckend ist, ist das eine andere Entscheidung, als wenn ich mich dazu entschließe, Alkohol zu trinken. Ich denke, das ist vielleicht einfach wirklich wichtig, dass wir als Gesellschaft da im Gespräch bleiben und man wirklich in seinem Umfeld mal guckt, ob man nicht Leute anspricht und sagt, komm, ich helfe dir oder ich erkläre dir das nochmal. Und ich denke, da sind die Podcast-Hörer auch sehr gut gerüstet, in so Gespräche zu gehen und kennen ja auch viele Argumente, die dann leicht zu widerlegen sind. Und ich schütze durch eine Impfung natürlich auch andere mit, die vielleicht zwar doppelt geimpft sind, aber wegen bestimmter Vorerkrankungen ein größeres Risiko haben, dass die Impfung nicht ganz perfekt funktioniert bei ihnen und dass sie, wenn sie sich dann nochmal infizieren, doch nochmal krank werden. Ja, also das stimmt. Da muss man bedenken, dass gerade jetzt mit Delta doch wir häufiger sehen, dass es auch nach 2 Impfungen zu einer Infektion kommen kann und dass die Leute auch andere wieder anstecken können. Also das ist nicht so, das ist ja das, was ich mit offener Kommunikation und Ehrlichkeit meine. Das darf man nicht sagen, so impf dich, dann kannst du wieder zu deiner Oma ins Altenheim gehen. Mhm. Ich wäre trotzdem vorsichtig. Also ich habe jetzt für mich entschieden, ich bin geimpft, aber wenn ich einen Risikokontakt habe, also wenn ich wirklich zu jemandem gehe, wo ich weiß, der hätte ein Problem und hat vielleicht keinen guten Impfschutz, dann mache ich trotzdem vorher noch mal einen Test zum Beispiel oder setze auf jeden Fall die Maske nicht ab. Aber Impfung und Test immer noch besser, auch für andere als nur Test. Auf jeden Fall. Ja, klar. Also das auf jeden Fall, das ist, möchte ich jetzt auch gar nicht so sagen oder wahrscheinlich werden wir jetzt wieder verkürzt zitiert, dass wir gesagt haben, oh, testen reicht. Nein, natürlich nicht. Man muss sich auch impfen lassen, einfach weil man dann natürlich auch nachweislich ja weniger lange infektiös ist und meist auch weniger Viren ausscheidet, aber das Risiko ist halt nicht gleich null. Bei diesen Erkrankungen trotz Impfung mit der Delta-Variante, spielen da eigentlich die gleichen Risikofaktoren eine Rolle, wie sie generell für das Coronavirus gelten? Also wir kennen die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, immunsupprimiert sein, aber eben auch Übergewicht, was vielleicht immer ein bisschen unterschätzt wird, weil es eine Zivilisationskrankheit ist und man sich vielleicht als leicht übergewichtiger Mensch nicht wirklich krank fühlt. Ja, die sind ähnlich. Und wenn man jetzt nochmal auf das Übergewicht schaut, dann ist die Frage, woher kommt das und ist das ein kausaler Zusammenhang? Also ist das wirklich so, dass es einen plausiblen biologischen Mechanismus gibt, der dazu führt, dass man durch Übergewicht einen Risikofaktor hat? Und da gibt es eine schöne Zusammenfassung von der Mayo Clinic in dem Journal von denen und man kann das kurz beantworten. Ja, es gibt medizinische Gründe. Zum einen haben adipöse Menschen einen erheblichen höheren Druck als Normalgewichtige auf das Lungengewebe, also durch das Gewicht. Und deshalb müssen ja adipöse Menschen mehr Atemarbeit einfach leisten. Das Übergewicht belastet einfach den Herzkreislauf. Und natürlich dann, wenn die infiziert werden, ist ja die Lunge, ja sage ich mal, mit dem Virus infiziert und so, dass das auch von innen und von außen eine Belastung für die Lunge ist. Dann wissen wir, dass Übergewichtige, das kommt ja meist nicht alleine, sondern ist ein Hauptrisikofaktor für kardiovaskuläre Erkrankungen, für Bluthochdruck, für eine Erhöhung des Cholesterins, für einen Typ-2-Diabetes. Und hat insgesamt negative Effekte auf das kardiovaskuläre System. Und die körpereigene Immunabwehr ist ebenfalls etwas anders bei Übergewicht. Es kommt zu einer chronischen Inflammation, also endokrinologisch gesehen. Und das ist vielleicht besonders wichtig, dass Adipöse häufiger thromboembolische Ereignisse haben, also zu einer Thrombose neigen. Und das ist ja auch eine zentrale Pathogenese bei Covid-19, die da eine Rolle spielt. Was auch eine Rolle spielt, sicherlich ist, was wir eben schon besprochen haben, die sozioökonomischen Gründe. Denn wenn man schaut, dann ist wahrscheinlich Übergewicht häufiger bei Menschen mit niedrigen Einkommen. Das Wissen über gesunde Ernährung ist dort seltener und oft fehlt auch das Geld für die gesunde Ernährung und oder es wird sich falsch ernährt und das spielt sicherlich auch eine Rolle und meistens kommen mehrere Faktoren zusammen. Den Link zur Mayo Klinik, den stellen wir natürlich hier auch bei uns in die Shownotes. Also zusammengefasst gesagt, es gibt ganz verschiedene Ebenen, auf denen das spielt, hormonell, rein mechanisch, was Folgeerkrankungen angeht und so weiter. Wenn wir also von dieser Übergewichtsproblematik aus dem Blick noch mal ein bisschen weiten, dann gibt es ja auch da immer mehr Erkenntnisse zu der Frage, wer von solchen symptomatischen, möglicherweise auch schweren Durchbruchsinfektionen betroffen ist. also was andere Vorerkrankungen angeht oder noch ganz andere Faktoren. Da gibt es eine Auswertung aus Yale, die jetzt erschienen ist. Ich habe hier mal eine Zahl ausgerechnet. Korrigieren Sie mich, wenn die falsch ist. Die haben da 969 Patienten untersucht und da waren 5,5% von erkrankten Patienten vollgeimpft und nur gut 1% war vollgeimpft und hatte einen schweren Verlauf. Trotzdem, wer war das? Also so gut bin ich im Kopfrechnen nicht. Ich habe leider keinen Taschenrechner, aber genau, es waren knapp 1000 Fälle und 54 wurden hospitalisiert nach Impfung. Und das spricht vom Zeitraum, also bis Juli, eher dafür, dass es noch nicht Delta unbedingt war. Mhm. Und interessant waren, dass 46% asymptomatisch waren. Das heißt, das waren zufällige Diagnosen. Oft werden ja bei Aufnahmen in Krankenhäusern Screenings gemacht auf das Virus. Und also knapp die Hälfte hatte überhaupt keine Symptome und wusste davon nichts. Dann waren 7% mild symptomatisch. Es hat ein bisschen Erkältungserkrankungen, aber immerhin 20 waren moderat erkrankt und 26 hatten einen sehr schweren Verlauf. Und dann hat man sich aber nochmal angeschaut, wer hat denn einen schweren Verlauf, diese 26%. Und hier ist interessant zu wissen, dass das Alter, das mediane Alter bei schweren Verlauf nach Impfung lag bei 80,5 Jahren. Also das waren wirklich die Älteren, die ja jetzt auch genau in der Diskussion stehen oder wo schon angefangen wurde, dass man die noch ein drittes Mal impft. Und immerhin sind auch davon 3 verstorben. Und das Alter kam nicht alleine. Das kommt ja auch genauso wie Adipositas oft nicht alleine. Da gab es noch Komorbiditäten, also andere Erkrankungen wie Übergewicht. Kardiovaskuläre Erkrankungen sind in dem Alter natürlich auch häufig. Einige hatten Krebs oder einen Diabetes oder Lungenerkrankungen und das spielt natürlich alles auch eine Rolle. Also wenn jemand mehrere Risikofaktoren hat, dann 80 Jahre alt ist, diese Daten zeigen halt, wie sieht im Moment der Patient aus, der eine Durchbruchsinfektion hat, trotz Impfung und wie gesagt, das mediane Alter 80,5 Jahre. Nun kommt noch die Delta-Variante dazu. Hier in dieser Yale-Studie war Delta wahrscheinlich ja noch nicht wirklich drin oder wenn dann nur ein bisschen, das hat man da nicht aufgeschlüsselt. Wenn jetzt Delta möglicherweise solche Durchbruchsinfektionen verstärkt, woran kann das dann liegen? Weiß man da schon ein bisschen mehr? Ist es hauptsächlich die Variante, die kränker macht oder ist es auch mehr noch die schwindende Immunität? Ja, das ist eine ganz interessante Frage und die schwindende Immunität würde ja dafür sprechen und das ist wichtig für unser Management der dritten Impfung, das zu entscheiden oder sich da festzulegen. Und ich habe mir das mal angeguckt und ich persönlich glaube eigentlich, dass der Anstieg der Durchbruchsinfektion vor allen Dingen, also der größte Teil, auf Delta zurückzuführen ist und nicht unbedingt auf die nachlassende Immunität. Und zwar, warum glaube ich das? Die, wie gesagt, Antikörperspiegel, die sinken ja immer nach der Impfung, wenn man das beobachtet. Das ist jetzt nicht spezifisch für diese Impfung, sondern generell. Und die fallen halt langsam und kontinuierlich ab und sind nicht auf einmal weg. Klar, da gibt es dann wahrscheinlich auch einen Schwellenwert. Aber wenn man sich mal die Gesamtliteratur und Preprints anschaut zu diesen Durchbruchsinfektionen mit Delta, dann muss man sich nochmal zurückerinnern, wie wir geimpft haben, also am letzten Dezember oder Januar. Und wir haben ja angefangen im Januar, dass wir vor allen Dingen in den Altenheimen geimpft haben und Personen über 80. Und als zweites haben wir das ärztliche Personal oder das Pflegepersonal in den Krankenhäusern geimpft, die mit Covid-Patienten zu tun hatten und die behandelt haben. Und wenn jetzt die nachlassende Immunität der Grund dafür wäre, dass es zu Durchbruchinfektionen kommt, dann würden wir ja erwarten, dass diese Gruppen zuerst die Durchbruchsinfektion hätten und die anderen halt erst in einem gewissen Abstand folgen. Also dass man danach dann die 60-Jährigen sieht, danach die 40-Jährigen, danach die ganz Jungen. Und das sieht man einfach nicht. Also wenn man in die USA schaut und sich die Daten dort anschaut, dann ist es eher umgekehrt, dass nämlich die jüngeren Erwachsenen, also oder die mit vielen Kontakten, diese Durchbruchinfektion hatten und gar nicht die älteren 80-Plus-Jährigen. Und das spricht für mich so ein bisschen dafür, dass das eher durch Delta wirklich ausgelöst ist als durch eine verringerte Immunität, weil, wie gesagt, die Reihenfolge dann anders wäre. Und dazu gibt es halt auch viele Daten aus den USA, wo man das auch wirklich verglichen hat in den unterschiedlichen Bundesstaaten und auch dort keinen Zusammenhang sieht zu dem Zeitpunkt der Impfung und dass dann jemand früher eine Durchbruchsinfektion bekommt im Vergleich zu anderen Bundesstaaten, wo man später geimpft hat zum Beispiel. Und das heißt ja aber, ein angepasster Impfstoff wäre eigentlich schön. Ja, auf jeden Fall. Also was man halt auch sieht, dass zum Beispiel Durchbruchsinfektionen in Regionen auftreten, in denen Delta zuerst aufgetreten ist. Also wie gesagt, die Daten aus den USA und nicht in Gebieten, die jetzt später dominant wurden für Delta. Und genau hier ist es auch so, dass die Durchbruchsinfektionen eher da auftraten, wo Delta dominant wurde, als dort, wo besonders früh geimpft wurde. Also wie gesagt, das kann man so ein bisschen aus den ganzen, wenn man die Preprints Gesamtliteratur anschaut, herausklamüsern, und eine niedrige Impfquote und eine hohe Delta-Dominanz führt halt dazu, dass man ja einfach viele Infektionen insgesamt hat. Ne? Genau, also ich glaube halt, was bedeutet das eigentlich für Auffrischungsimpfungen, ne? Wenn man jetzt sieht, dass es eher an Delta liegt als an der schwindenden Immunität. Wir werden ja jetzt nicht im Krankenhaus völlig überschwemmt von Leuten, die eine Durchbruchsinfektion haben, sondern im Moment ist es im Krankenhaus eine Pandemie der Ungeimpften, das muss man ganz klar sagen. Und das spricht dafür, dass man natürlich die, wo man weiß, dass die keine Immunantwort oder keine effiziente, keine gute ausbilden, wie Dialysepatienten, Patienten über 80 oder von mir ist auch über 70 oder 60, ne, dass man die natürlich auffrischt. Ich denke, dafür gibt es auch schon Daten, aber mit der immer noch nicht ausreichenden Impfstoffproduktion weltweit und den Zahlen, die wir im Moment haben, muss man sagen, bei allen sollte man schon noch mal genauer gucken. Also was ist überhaupt der beste Abstand? Was ist der beste Impfstoff als drittes? Reicht zum Beispiel eine halbe Dosis aus? Ne? Also das sind ja alles so Dinge, die man eigentlich in Studien untersucht. Und ich denke, da haben wir im Moment auch noch die Zeit, da mehr Erfahrung zu sammeln. Das heißt auch bei der Boosterimpfung, wie so oft wir hier im Podcast schon besprochen haben, ist es vielleicht auch gar nicht mal unbedingt eine Schwarz-Weiß-Entscheidung, sondern eine irgendwo dazwischen, wo man noch rausfinden kann, ob es eine graue Entscheidung gibt mit weniger Impfstoff, mit einem Kompromiss. Ja, oder zum Beispiel mit einem anderen Impfstoff zu boostern. Ne? Also macht es wirklich Sinn, immer den gleichen zu nehmen? Das haben ja schon oft jetzt über heterologes Impfen gesprochen. Es werden ja vielleicht bald auch noch andere Impfstoffe mit den Peptidimpfstoffen dazukommen. Also das ist einfach noch nicht klar. Und was sicherlich auch dazu kommt, war ja ein Update speziell für Delta. Das wäre das, was für mich am meisten jetzt persönlich gesprochen Sinn macht, darauf zu warten, dass so ein Update kommt, was halt einfach besser passend ist zu dem Delta-Virus zum Beispiel, als jetzt ohne Risikofaktoren und ohne große Not einfach mal die dritte Impfung zu machen und ohne, dass es dafür genug Daten gibt. Was die Wirksamkeit der Impfung angeht gegen Delta, da kursierten ja immer ganz verschiedene Zahlen. Sie haben es vorhin so schön genannt, eine Studie sagt hü, die andere hot. Ganz so ist es nicht, aber es gibt Zahlen, die machen Hoffnung, wie gut die Impfung gegen Delta wirkt, die unangepasste bisherige Impfung. Und es gibt Zahlen, bei denen man so ein bisschen sagt, das sieht schon wieder nicht so gut aus. Wie ist denn die Gesamtschau, wenn Sie sich jetzt da einen Überblick verschaffen, wo geht die Richtung hin? Genau, es gibt mittlerweile eine größere Anzahl Studien, die das untersucht hat, und die höchste Effektivität ist zum Beispiel eine Studie im New England Journal, die nach symptomatischen Infektionen in der generellen Bevölkerung geguckt hat mit 88%, was ja sehr gut ist. Demgegenüber stehen halt Studien zum Beispiel aus Katar, das ist ein Preprint, da sind es noch 53,5%, und in einem anderen Preprint aus den USA sind 42%. Man muss immer schauen, wie diese Studien dann wirklich durchgeführt wurden, ob sie auch asymptomatische Infektionen mit erfassen oder ob sie nur auf symptomatische oder schwere Fälle schauen. Und so prinzipiell kann man sagen, vor schweren Verläufen, vor symptomatischen Verläufen gibt es noch einen guten Schutz, was sich wieder deckt mit den Daten, die wir vorhin besprochen haben. Vor asymptomatischen Infektionen ist der Schutz jetzt bei Delta ja deutlich geringer. Aber das ist ja, sage ich mal, auch jetzt ganz banal gesagt nicht so schlimm, wenn man eine Infektion hat, die man nicht bemerkt. Also für einen selber ist das nicht schlimm. Für jemanden, wenn man Kontakt hat mit Ungeimpften, natürlich kann das sehr unangenehm sein. An dieser Stelle machen wir eine kleine Pause. Wir wollen kurz auf einen neuen Podcast von NDR Info hinweisen. Es geht um einen der größten Betrugsfälle der deutschen Industriegeschichte, den VW-Dieselskandal. In dieser Woche wird vor Gericht geklärt, welche Manager eigentlich dafür verantwortlich sind. Winterkorn und seine Ingenieure heißt unser neuer Podcast. Wir fragen, was geschah wirklich beim Dieselskandal? Meine Damen und Herren, die Unregelmäßigkeiten bei Dieselmotoren unseres Konzerns widersprechen allem, für was Volkswagen steht. Winterkorn hat mich angerufen. Da habe ich ihm erklärt, dass wir betrogen haben. Winterkorn und seine Ingenieure. Was geschah wirklich beim Dieselskandal? Und jetzt geht's weiter im Coronavirus-Update. Frau Ziesek, Sie sagten eben, eine Infektion, die man nicht bemerkt. Gutes Stichwort für mich, für eine elegante Überleitung zum nächsten Thema, über das wir heute hier sprechen wollen. Kinder bemerken ja die Infektion, wie wir wissen, oft nicht oder zumindest haben sie einen leichten Verlauf. Und da greift wieder der Gedanke, bei den Kindern, bei denen es dann vielleicht mit Pech trotzdem nicht so gut läuft, da können die Erwachsenen durch ihre eigenen Impfungen die ungeimpften Kinder unter 12 möglicherweise mitschützen. Jetzt sieht man in den USA auch umgekehrt mit der Delta-Variante, dass das einen negativen Effekt haben kann, da wo die Impfquote sehr niedrig ist. Da gibt es große Differenzen in den verschiedenen Bundesstaaten, was die Impfbereitschaft angeht. Kann man das so ein bisschen in eine zahlenmäßige Risikoabschätzung gießen, also quantifizieren, niedrige Impfquote, mehr infizierte und damit auch mehr erkrankte Kinder? Ja, das ist auch wieder von der CDC in diesem Journal, was die wöchentlich rausbringen, aufgedröselt. Das ist ganz interessant. Die hatten ja 30.000 Fälle im August im Krankenhaus, vor allen Dingen in Texas und Louisiana. Und sagen natürlich, dass im Vergleich zu erwachsenen Kindern deutlich weniger betroffen sind. Aber dass es mit Delta zugenommen hat und dass man das nicht ignorieren darf und dass man das natürlich auch genau beobachten muss, wie sich das weiterentwickelt und dass man bedenken muss, dass Kinder sich nicht impfen lassen können bisher und deshalb auf den Schutz der Gemeinschaft angewiesen sind. Also das ist sicherlich eine der größten Gruppen, die auf Impfung von Dritten angewiesen ist. Und man muss dazu sagen, dass in den USA gibt es Engpässe in der Versorgung, weil die natürlich auch ein ganz anderes Gesundheitssystem haben wie wir. Und dort ist es zu einem Anstieg der RSV-Fälle noch gekommen. Das ist ja ein Virus, was Atemwegsinfektionen macht, was vor allen Dingen bei der Erstinfektion im Säuglingsalter ein Riesenproblem machen kann. Und das führt im Moment in den USA dazu, dass einfach da sehr viele Kinder auch stationär liegen mit einer Doppelinfektion zum Beispiel. Mhm. Und dass auch die amerikanischen Krankenhäuser, die Kinderkrankenhäuser darum gebeten haben, dass sich die Erwachsenen impfen lassen sollen und Maske tragen sollen, um Kinder zu schützen. Also was man auf jeden Fall festhalten kann, ist, dass je höher die Impfrate in einem Bundesstaat ist, desto weniger Kinder liegen stationär in den Kinderkrankenhäusern. Mhm. Hier spielt in den USA sicherlich noch andere Faktoren eine Rolle, also andere Viruserkrankungen, die jetzt häufiger auftreten, wo die Maßnahmen zurückgefahren werden, keine Masken mehr getragen werden. Das haben wir auch schon mal in einem Podcast besprochen. Natürlich, das ist ein häufiges Argument, ja, die Kinder in den USA sind alle viel dicker. Klar, es gibt dort vielleicht anteilmäßig mehr Adipositas, aber auch ein Problem ist, dass Kinder oft schlechter eingestellte Grunderkrankungen haben, zum Beispiel Asthma. Mhm. Es gibt halt eine ganz andere ethnische Zusammensetzung. Also viel betroffen sind ja Hispanics und Kinder auch von afrikanischer Abstammung. Und trotzdem, glaube ich, kann man nicht sagen, das betrifft uns nicht oder das können wir ignorieren, was da in den USA passiert, weil zum Beispiel RSV kann uns hier genauso passieren. Also wir haben auch RSV, wir haben auch Fälle lokal unterschiedlich ansteigend im Sommer, was sehr untypisch ist. Und das hat jetzt auch nichts mit dem Gewicht alleine zu tun. Mhm. Und das wird halt genau beobachtet werden müssen. Und wir haben, ich habe mal heute Morgen geguckt, eine sehr unterschiedliche Impfquote in den Bundesländern. Also mhm. Bremen ist der Spitzenreiter mit 76,6% und Sachsen hat 56,2%, also 20% Unterschied. Und das wäre mal interessant zu schauen, ob man in Deutschland dann irgendwann in ein paar Wochen ähnliche Phänomene beobachten kann, dass das dann ja zu einer Veränderung führt. Wobei man sagen muss, dass im Moment die Inzidenzen in Sachsen anders sind als im westlichen Teil der Republik. Deswegen kann man das nicht eins zu eins vergleichen. Im Moment also noch niedrigere Inzidenzen, tendenziell da, wo auch niedrigere Impfquoten sind. Aber wenn sich die Inzidenz dann wieder ändert, kann sich das verändern. Trotzdem mal festzuhalten, wenn man so eine plakative Zahl hat von den CDC, wie Krankenhauseinweisungen von Kindern und Jugendlichen sind 4-mal höher in Staaten mit niedriger Impfquote als in Staaten mit hoher Impfquote, dann gibt es möglicherweise eine bedenkliche Richtung vor. Wir können es aber nicht 1:1 auf Deutschland übertragen. Genau. Und wenn man sich jetzt nochmal erinnert an die Daten, die wir vorhin besprochen haben, wer liegt auf Intensivstationen, so kann man festhalten, dass das zum Glück in Deutschland die 0- bis 17-Jährigen immer noch kaum oder am wenigsten von allen betroffen sind. Und das hat sich auch mit Delta bisher nicht geändert. Das heißt, die Hinweise darauf, dass Delta auch tatsächlich kränker macht, die schlagen sich bisher bei den Kindern noch nicht sichtbar durch, vielleicht ja auch nie. Weiß man denn ein bisschen mehr darüber, wie sich Delta noch in Kindern verhält? Es wäre ja auch denkbar, dass Delta harmloser wäre bei Kindern, ganz theoretisch. Also ich kenne jetzt keine systematischen Daten. Ich selber habe jetzt aus der Praxis das Gefühl, die Kinder, die ich mit Delta gesehen habe, waren eher einige vorher asymptomatisch, haben die auch eher Schnupfen oder Erkältung oder auch mal eine Konjunktivitis, also eine Bindehautentzündung oder Durchfall. Also so Erkältungssymptome, nichts ganz Schlimmes. Aber dass man die schon ja häufiger erkennt, also dass man so ganz asymptomatische hat, hatte ich jetzt in letzter Zeit selten. Wenn man dann die Kinder fragt, waren die schon alle so, dass die Erkältungssymptome hatten und sich nicht gefühlt haben, auch wenn es nur wenige Tage waren. Also das ist auch nochmal mein Tipp, alles an Erkältungssymptomen, die man haben kann, ob es nun Gliederschmerzen wird oft auch berichtet oder einfach Kopfschmerzen, ja, Schnupfen, können darauf hinweisen und dann sollte man auf jeden Fall sich testen lassen, um natürlich das auszuschließen und es auch zu wissen. Es lohnt sich, finde ich persönlich, immer das zu wissen, weil irgendwann steht ja die Frage an, soll ich mein Kind impfen lassen oder möchte ich es impfen lassen? Und dann finde ich es doch wichtig zu wissen und auch fürs Prozedere wichtig, hatte mein Kind die Infektion, denn dann braucht es vielleicht nur eine Impfung und nicht beide. Deswegen bin ich immer dafür, dass man, wenn man Erkältungssymptome hat, lieber einmal mehr testen. Aber es gibt noch vielleicht eine Nachricht, die noch interessant ist zu Delta, wenn man so ein bisschen auch mit Kollegen spricht oder die Daten, Berichte aus den USA anschaut, nämlich was ist mit Delta und PIMS und diesem multisystemischen Entzündungssyndrom, das hauptsächlich bei Kindern und jungen Menschen auftritt. Genau, und ich habe am Wochenende nochmal mit dem Christian Donner-Schwake gesprochen, mit der war ja hier auch mal im Podcast, der Kinderinfektiologe und Intensivmediziner aus Essen. Und der hat mir gesagt, im Moment sehen die, obwohl NRW natürlich eine wahnsinnig hohe Inzidenz hat an Delta, haben ja alle in den Medien wahrscheinlich auch gesehen, sehen sie bisher keinen Anstieg der PIMS-Fälle, obwohl sie ihn jetzt erwarten würden. Und auch wenn man sich die Daten bei der CDC, also aus den USA, anguckt, da war es in den anderen Wellen so, dass ungefähr einen Monat nach dem Anstieg der Inzidenz dann auch die Anstieg der PIMS-Fälle beobachtet werden konnten. Und das sieht man im Moment noch nicht, obwohl man den jetzt erwarten würde. Das wäre natürlich, wenn das sich bestätigt, sehr, sehr positiv. Man kann es nur im Moment noch nicht abschließend bewerten, weil es kann ja auch einfach sein, dass das Delta etwas später macht. Also, dass das erst in 2 oder in 4 Wochen kommt. Also, das müssen wir weiter beobachten, weil ich finde es ja auch immer schön, wenn man mal was Positives sagen kann. Das finden wir alle schön. Also, ich bin vorsichtig optimistisch, aber wie gesagt, das wird man wirklich abschließend erst in ein paar Wochen sagen können, ob das einfach einen späteren Verlauf nimmt oder ob die Anzahl wirklich abnimmt an PIMS-Fällen. Muss man zur Erklärung noch einmal dazu sagen, das ist ja was, was generell erst nach der Infektion auftritt, also nicht unmittelbar im Zusammenhang mit der Infektion, schon sowieso eine deutliche Verzögerung hat und manchmal auch nach unbemerkter Infektion auftritt. Jetzt sind wir schon mittendrin im Thema Kinder, das wir ja immer mal wieder anfassen müssen. Sie haben Kinderimpfung schon eben angesprochen. Vorher noch einmal ganz kurz, weil es viele Menschen bewegt. Die Politik hat neue Quarantäneregelungen in den Schulen beschlossen. Das ist relativ einfach und schnell erzählt. Nur noch der Sitznachbar oder die Sitznachbarin eines positiv getesteten Schülers muss in Quarantäne. Da haben Lehrer und Schulleiter schon Kritik dran geübt, weil sie sagen, naja, mit der Realität des Schulalltags ist das ein bisschen schwierig. Man sitzt nicht immer nur auf seinem Platz, selbst im Unterricht schon nicht. Das ist ja anders als früher. Und dann gehen die Kinder in die Pause, in die Kantine zusammen. Mich hat ein bisschen daran gewundert, dass in dem Zusammenhang gar nicht thematisiert wurde, Von welchen Tests gehen wir denn aus, um überhaupt infizierte Schüler und Schülerinnen festzustellen? Da gibt es ja Schnelltests, es gibt mittlerweile PCR-Pool-Testungen. Machen wir überhaupt ein regelmäßiges Screening oder testen wir nur symptomatische Kinder? Was sagen Sie, wie sinnvoll finden Sie diese Regelung, die da jetzt getroffen wurde für die Eindämmung der Ausbreitung? Also ich habe gerade gelernt, bei meiner Tochter wechselt man jede Woche den Platz. Also damit einfach auch jeder mal vorne und jeder mal hinten sitzt. Das gibt dann, glaube ich, Chaos. Aber klar, das ist genau richtig. Nur der Sitznachbar suggeriert ja, dass es egal ist, mit wem ich sonst meine Zeit verbringe, in der Pause oder mit wem ich zusammen gegessen habe in der Schule oder was auch immer. Das ist natürlich schwierig und auch nicht einheitlich ist die Testung in den Bundesländern. Also in NRW, um wieder auf NRW zu kommen, wird ja die PCR-Testung im Poolverfahren mit Lolli im Moment sehr stark durchgeführt. In den Grundschulen. Zweimal die Woche, genau, in den Grundschulen. Und zum Beispiel in Hessen ist es so, dass wir die ersten zwei Wochen nach den Ferien, also die letzten zwei Wochen, haben die Kinder dreimal die Woche einen Antigen-Test gemacht. Und jetzt nach den zwei Wochen wird wieder auf zweimal die Woche umgestellt, weil man einfach aus dem letzten Jahr gesehen hat, dass vor allen Dingen nach den Ferien, wenn die Menschen aus dem Urlaub kommen oder von Verwandten aus anderen Ländern kommen, oft Infektionen waren. Und ich denke, das ist sehr schwierig zu beurteilen, diese Quarantäneregelung. Also warum brauche ich den besten Test, wenn ich dann keine Konsequenzen daraus ziehe? Das ist ja so ein bisschen die Frage, die Sie dazu stellen. Finde ich auch schwierig. Ich glaube, das ist eins der Hauptprobleme von unserem Pandemiemanagement, dass wir einen Föderalismus haben und jedes Bundesland erstmal was anderes macht. Ne? Mhm. Und dann wäre es total interessant, mal die Daten zu vergleichen, also wirklich systematisch zu gucken, was bringt Hessen dreimal Antigen-Test versus NRW zweimal PCR versus, wie es Hamburg macht, zweimal Antigen. Und bringt das wirklich so viel mehr, den PCR-Test zu nehmen? Entdecke ich mehr Kinder oder vermeide ich mehr Folgefälle? Das ist ja die eigentliche Frage dabei. Und mir persönlich, also ich weiß nicht, was jetzt der politische Hintergrund ist, mir persönlich ist es einfach wichtig, dass es da irgendwie nachvollziehbare Regeln gibt. Und da wäre natürlich Einheitlichkeit eigentlich schön. Und dass man schnell handelt. Also wenn man einen Test macht und dem Ergebnis nicht glaubt, dass man sagt, jetzt machen wir noch einen Test und noch einen Test, dann kann man sich's auch sparen, weil natürlich die Schnellheit ein entscheidender Faktor ist bei der Verbreitung von Viren. Und also zumindest so kenne ich es anekdotisch aus Schulen, dass beim Antigentest, wenn der positiv ist, dann macht man einfach nochmal einen und manchmal macht man sogar noch einen dritten. Das ist genau das, was Sie ansprechen. Ja, und das ist halt falsch. Ne? Also ich glaube, wenn ich selber überlegen müsste, würde ich wahrscheinlich eine Kombination machen. Also es gibt ja ganz klare Vorteile von Antigentests, nämlich, dass sie schnell sind. Sie sehen innerhalb von Minuten, wenn der positiv ist und können diesen Infizierten rausnehmen. Das schafft die PCR nicht. Die PCR ist dafür viel sensitiver und erkennt viel früher die Infektion, weil sie sensitiver ist. Und wenn man irgendwie diese beiden Testsysteme kombinieren würde, wäre das sicherlich am effektivsten. Nur dann ist ja die Frage, welches Ziel will man eigentlich erreichen damit? Also will ich ganz viele Infektionen vermeiden? Habe ich mich damit abgefunden, dass es zu Infektionen kommt und will nur nicht, dass das explodiert? Und zur Quarantäneregelung, ich denke, da hat man auch viel gelernt in den letzten Monaten, dass die einfach, und das, glaube ich, können wir beide als Eltern sagen, einfach für die Kinder so wahnsinnige Konsequenzen hat, also psychische, soziale Konsequenzen hat, wenn die dauernd in Quarantäne gehen, das auch noch 14 Tage, dass man das einfach ja ändern wollte und anpassen wollte und damit dann halt lebt wahrscheinlich, dass es auch mehr Infektionen geben wird in den Schulen. Mhm. Aber ja, das ist ja das, was die Politik tun muss. Sie müssen halt abwägen. Mhm. Also noch Nachbesserungsbedarf auch bei dem Versuch der einheitlichen Regelung in den Schulen. Das ist ja vielleicht was wir nach der Wahl dann noch weiter beobachten können. Kommen wir zum Thema der Kinderimpfung, Frau Ziesek. Wir haben das eben schon so ein bisschen angesprochen. Wir sind das eigentlich als Eltern gewöhnt. Die STIKO empfiehlt eine Impfung. Und wenn man jetzt kein Impfgegner ist, dann hält man sich meistens daran. Jetzt haben wir das aber bei der Corona-Impfung so eingeübt, dass wir auch selber noch mal ganz genau hingucken. Es gibt jetzt die STIKO-Empfehlung für über 12-Jährige. Trotzdem steht ja im Raum das große Thema, das wir vorhin schon kurz hatten, der Herzmuskelentzündung, des Myokarditis-Risikos, das bei jüngeren Menschen vielleicht noch mal anders ist als bei Älteren. Und das wissen wir ja auch schon, insbesondere bei Jungs und jungen Männern. Nun gibt es da auch noch ein paar mehr Daten zur Frage, wie verhält sich das bei unter 20-Jährigen? Können Sie uns im Verhältnis zwischen Infektion und Impfung da auch mehr Anhaltspunkte geben, dass wir uns auf die STIKO-Empfehlung also auch im vollen Bewusstsein verlassen können als Eltern? Also um nochmal zu erinnern an das New England Journal, da waren ja alle ab 16 eingeschlossen und da zeigte sich ein Risiko von 11 pro 100.000 statt 2,7 pro 100.000 durch die Impfung. Also war es schon deutlich erhöht nach der Infektion. Und ein Preprint, also ein Paper, was noch nicht gereviewt wurde, ist jetzt erschienen. Und das schaut sich das Risiko an zwischen 12 und 20, also bei den Jüngeren. Und hat dann geguckt, wann genau war die Erstdiagnose der Covid-Erkrankung. Die war bis zum 31. März. Und hat dann auch nach Geschlecht und Alter diese Gruppen aufgeschlossen, sage ich mal, und angeschaut. Es wurden alle Patienten ausgeschlossen, die eine kardiovaskuläre Vorerkrankung hatten. Das ist natürlich wichtig, damit man das nicht verfälscht. Und haben sich angeguckt, wer hat eine Myokarditis innerhalb von 90 Tagen nach dem Datum der Erstdiagnose. Und hier hat man gesehen, dass die Myokarditis oder auch Perikarditis oder Myoperikarditis, also das kommt ja oft in beiden Formen vor oder auch getrennt, ungefähr bei 450 pro 1 Million jungen Männern auftritt und dass es 6-mal häufiger war als nach der Vakzine, haben die dann ausgerechnet. Und das passt so ein bisschen zu den Daten aus dem New England Journal. Das ist noch ein bisschen leicht, noch höher, umso jünger die Männer, die jungen waren. Aber man sieht auch, dass es auf jeden Fall deutlich höher nach einer Covid-Infektion war als nach der Impfung. Wichtig vielleicht auch noch, dass diese Myokarditis entweder nach 5 Tagen, also innerhalb von 5 Tagen auftrat, ungefähr 40%, oder zwischen Tag 19 und 82, also wirklich bis zu Monate nach der Infektion noch die Myokarditis auftreten konnte, bei immerhin 60%. Und bei der Impfung nicht mit so einem großen Abstand? Da ist es schon eher 2 Wochen nach der Impfung? Ja, das sind sogar wenige Tage oft, dass man schon nach wenigen Tagen da symptomatisch wurde und die jungen Männer ja meistens das bemerkt haben. Viele Ärzte empfehlen ja wegen dieses zwar immer noch im Vergleich zur Infektion deutlich verringerten Risikos einer Herzmuskelentzündung, einer Myokarditis nach der Impfung, aber trotzdem ist dieses Risiko ja dazu einer kleinen Sportpause, also nach der ersten, vor allem aber auch nach der zweiten Dosis eine Weile keinen Sport zu machen. Manche Ärzte sagen 1 Woche, andere sagen sogar 2 Wochen. Können Sie uns aus dieser ärztlichen Perspektive erklären, wozu das gut sein soll? Ja, also das ist jetzt eher spekulativ, weil natürlich der genaue Mechanismus nicht bekannt ist, wie es zur Myokarditis kommt. Aber man muss sagen, dass wir wissen, dass zum Beispiel Virusinfektionen ungefähr 1-5% mit einer Beteiligung des Herzens einhergehen. Das kennen wir auch von Influenza, zum Beispiel von anderen Viren. Und oft sind ja Myokarditis-Fälle ohne Symptome. Also die werden gar nicht erkannt, weil die Leute vielleicht nicht so leistungsstark sind oder schlapp sich fühlen, schieben das auf den Infekt und wird halt gerade bei sportlich Inaktiven gar nicht gemerkt, weil die den Kreislauf gar nicht so belasten. Und dann kommt noch dazu, dass eine leichte Myokarditis wird ja behandelt durch körperliche Schonung, also rein symptomatisch und sagen, ja, jetzt schon dich mal ein bisschen. Und das liegt halt daran, dass man versucht, die Komplikationen zu mindern oder zu vermeiden. Nämlich eine Komplikation wären Herzrhythmusstörungen, die zum plötzlichen Herztod zum Beispiel führen. Das liest man alle paar Jahre mal, dass ein Fußballer auf einmal tot auf dem Fußballfeld umgekippt ist. Und da sind das auch häufig so Horror-Szenarien, die dann oft aufgrund eines viralen Infekts eine unerkannte Myokarditis haben, dann Leistungssport machen oder Sport machen, den Kreislauf belasten und dann die Komplikationen triggern, die so eine Myokarditis, die sonst bei Inaktiven, sag ich mal, Blande verläuft, auslösen können. Also ich denke, die körperliche Schonung ist eher für den Fall, dass man eine leichte Myokarditis entwickelt, dass die folgenlos ausheilen kann und nicht durch Komplikationen sich verschlimmert und verschlechtert. Und das macht man ja nicht nur nach dieser Impfung, das macht man Also zum Beispiel nach der Gelbfieberimpfung haben wir das auch immer empfohlen. Mhm. Und auch nach Infekten kann man nur immer wieder sagen, in dem Alter ist man ja oft unverwundbar. Jetzt schalt einen Gang zurück und kurier dich richtig aus. Das kennen wir alle noch von der Großmutter, die Sprüche. Also fällt das schwer in dem Alter. Genau. Und das ist sicherlich gut, dass man da einfach so ein bisschen, ja, sich zurücklehnt und auch ein bisschen auf den Körper hört. Und dann, wenn man merkt, man ist nicht so belastbar, lieber noch ein paar Tage wartet. Mhm. Welche Rolle spielt der Impfabstand zwischen den beiden Dosen, gerade bei Jugendlichen, für Impfreaktionen, aber auch für mögliche Nebenwirkungen? Ja, das ist eine ganz interessante Frage. Das ist ja auch eine Theorie, wie es zu der Myokarditis kommt, ist ja, dass das Immunsystem die mRNA im Impfstoff als Antigen erkennt. Deswegen tritt das nach diesen mRNA-Impfstoffen auf. Und das wiederum kann zu einer Aktivierung von Entzündungskaskaden und immunologischen Wegen, Signalwegen führen. Mhm. Und die kann dann bei bestimmten Personen die Entwicklung einer Myokarditis auslösen als Teil dieser systemischen Reaktion. Und das ist so eine Theorie, wie gesagt, ist nicht bewiesen. Und die tritt ja vor allen Dingen nach der zweiten Impfung auf. Und wenn man denkt, dass es eine immunologische Reaktion ist, dann kann natürlich, wenn man Impfungen kurz hintereinander macht, wo die eine Reaktion noch nicht vollständig abgeklungen ist und dann kommt der zweite Reiz, sage ich mal, oder der zweite mRNA als Antigen, dass das einfach zu viel wird. Und deswegen hatten einige Immunologen mal spekuliert vor ein paar Wochen, dass man vielleicht durch einen längeren Impfabstand das Risiko reduzieren könnte. Und da fehlt aber noch so eine systematische Auswertung, weil in Israel wurde ja konsequent nach 3 Wochen geimpft und in anderen Ländern nach 6 Wochen. Und da müsste man einfach mal genau vergleichen, ob man Unterschiede in der Häufigkeit der Myokarditis findet oder eben nicht. Das fehlt noch. Und in den USA habe ich gestern gelesen, da gibt es jetzt auch eine Diskussion, ob man Kinder erstmal nur einmal impfen sollte, um die zweite Impfung, sage ich mal, zu vermeiden und das Risiko so für eine Myokarditis weiter zu reduzieren. Und ja, ich denke, da müssen wir einfach auch warten auf die Daten. Auch Kinder über 12 in dem Fall, also eher Jugendliche? Nee, da ging es um kleinere Kinder, dass man die nur einmal impft. Und wie gesagt, eine reine Diskussion ohne irgendwelche Datengrundlage. Aber das spricht dafür, dass doch einige vermuten, dass die zweite Impfung da eine Rolle spielt und natürlich auch genau geguckt werden muss, wie der Abstand sein muss. Apropos Datengrundlage und kleinere Kinder. BioNTech hat angekündigt, das hat für so ein bisschen Aufsehen gesorgt, obwohl das eigentlich voll im Zeitplan liegt, den die bisher schon so in Aussicht gestellt haben, dass sie in wenigen Wochen, also Anfang des Herbstes, jetzt ihre Zulassungsstudie vorlegen für eine Kinderimpfstoffdosierung, muss man sagen. Es ist ja der gleiche Impfstoff, aber da muss natürlich eine gesonderte Zulassung nochmal gegeben werden. Dann haben schon manche gejubelt, haben gesagt, oh, ganz bald kann geimpft werden. Nun muss ja aber die EMA das erstmal prüfen, die Europäische Arzneimittelagentur. Dann wird die EU-Kommission die Zulassung erteilen und für Deutschland kommt natürlich auch noch die STIKO ins Spiel, gerade bei Kindern. Und wir wissen, dass das dauern kann. Was für eine Zeitperspektive halten Sie für realistisch für eine mögliche Impfung von Kindern unter 12 Jahren? Ja, also da müsste man genau wissen, was Pfizer-BioNTech jetzt schon den Behörden vorgelegt hat. Aber ich denke, die EMA-Zulassung oder die FDA-Zulassung ist dann, wenn das Verfahren schon läuft, nach Einreichung innerhalb von Wochen wirklich möglich, also wenige Wochen. Ich habe mal nachgeguckt, 3 Wochen war es bei den Erwachsenen, die Zulassung. Genau, ich hätte jetzt auch geschätzt, wahrscheinlich einen Monat oder so, das passt. Und dann gibt es eine Zulassung, also wenn die Studiendaten gut aussehen. Und das wäre natürlich für alle Risikokinder primär jetzt erstmal ganz, ganz wichtig, dass die dann einen Arzt finden, der sie impft, dass sie sich einfach schützen können, wenn im Herbst, Winter doch wieder die Infektionszahlen auch weiter steigen. Die STIKO haben wir jetzt schon mehrmals erlebt, also ob es jetzt bei den Kindern oder Jugendlichen ist oder auch bei den Schwangeren. Das ist eine Kommission, die nicht so schnell Empfehlung umsetzt, wie wir das vielleicht uns in der Pandemie wünschen, weil die einfach eine ganz andere Arbeitsweise haben und weil denen die Daten sicherlich auch von den Zulassungsstudien nicht alleine reichen werden, um eine Empfehlung für alle Kinder auszusprechen. Und je jünger die Kinder werden, umso schwieriger wird das für die STIKO. Mhm. Und deswegen würde ich nicht erwarten, dass das dieses Jahr wahrscheinlich noch kommt. Und ob die STIKO eine Empfehlung dann ausspricht für jüngere Kinder, ist ja auch noch gar nicht ausgemacht. Nein, überhaupt nicht. Das ist völlig offen. Und wie gesagt, je jünger das Kind, umso schwieriger wird diese Risiko-Nutzen-Abwägung sein und werden. Also es ist nicht einfach. Ich möchte da jetzt gar nicht groß spekulieren. Ich kann mir halt vorstellen, dass es eine Altersgrenze gibt, ob es nun 12 ist oder ob man sagt, ab Schuleintritt empfiehlt die STIKO eine Impfung. Das kann ich einfach nicht sagen, weil ich die Daten nicht gesehen habe. Aber die Entscheidung wird sicherlich nicht einfacher als bei den 12- bis 17-Jährigen werden. Es gibt ja Länder, die jetzt schon U12, unter 12 impfen, obwohl es keine Zulassung gibt. Und da geht es eigentlich auch um den gleichen Impfstoff. In der Slowakei zum Beispiel ab 5 Jahren. In Chile hat man ab 6 Jahren angekündigt. Kuba ab 2 Jahren, wobei die ihren eigenen Impfstoff haben. Und dann gibt es noch einige andere. Das ist schon ein Risikounternehmen, oder? Ja, also Kuba hat so einen eigenen proteinbasierten Impfstoff, das ist kein mRNA-Impfstoff. Und ich möchte darüber nicht urteilen, in einem Land aus Deutschland über Kuba zu urteilen, weil in Kuba waren wohl, soweit ich gelesen habe, seit März 2020 die meisten Schulen geschlossen. Die haben ganz andere Bedingungen als in Deutschland. Die haben kaum Internetanschlüsse und können jetzt nicht einfach mal eine Zoom-Konferenz machen. Und die haben natürlich auch einen ganz anderen Druck von der Bevölkerungsstruktur und also nicht nur die Schulbildung, sondern haben die natürlich auch ein anderes Gesundheitssystem. Und die haben sich dazu entschlossen, da kenne ich keine Daten und kann das nicht sagen, inwieweit die Daten zu Kindern haben oder Studien vorher gemacht haben. Bei den Impfungen in der Slowakei, das ist ja ein mRNA-Impfstoff, also die gleichen wie bei uns zugelassen. Dies wird betont, wenn man das liest, dass es freiwillig ist. Also jeder, der möchte, kann, kriegt ein Drittel der Dosis. Ich finde das sehr mutig, ohne die Daten gesehen zu haben. Ich weiß nicht, ob die jetzt schon also im Gesundheitsministerium dort erste Daten sehen konnten von Pfizer-BioNTech und sich deshalb dazu einfach entschlossen haben und schneller sind. Ich kann mir das für Deutschland nicht vorstellen, weil hier das Misstrauen noch steigen würde und das sicherlich nicht förderlich wäre für das Vertrauen der Bevölkerung. Also ich finde es mutig. Ich hoffe, dass das auch gut geht. Ja, aber kann mir das für hier nicht vorstellen. Die STIKO hat aber auch noch eine andere Empfehlung jetzt ausgesprochen, nämlich die Impfempfehlung generell für Schwangere. Und einen Monat später, als das in den USA zum Beispiel passiert ist, wissen Sie, welche Daten das waren, die jetzt dazugekommen sind und den Ausschlag gegeben haben? Es gibt sicherlich viel mehr Daten jetzt, die man findet. Also es gibt ja in den USA und in Großbritannien wird schon länger geimpft bei Schwangeren. Und wir lernen ja auch immer mehr, dass Schwangere doch ein erhöhtes Risiko haben für schwere Verläufe, dass es häufiger zu bestimmten Erkrankungen in der Schwangerschaft kommt, also einer Präeklampsie, also das ist so eine Schwangerschaftsvergiftung oder auch, dass Frühgeburten und Totgeburten häufiger auftreten. Und wenn man mit Kollegen spricht, gibt es immer wieder Schwangere auf den Intensivstationen, die schwer erkrankt sind. Und das sind natürlich immer ganz tragische Fälle, weil man dann einfach 2 Patienten hat. Und deshalb finde ich diese Empfehlung sehr sinnvoll. Nochmal, um das generell zu sagen, Schwangere sind einfach nicht unbedingt vergleichbar mit Nicht-Schwangeren, weil sie eine gewisse Immunsuppression haben. Und bei Immunsupprimierten wissen wir ja, dass es schwere Verläufe gibt. Und das liegt einfach daran, dass das Kind nicht abgestoßen oder nicht als fremd erkannt werden darf. Ne? Das muss ja irgendwie von der Mutter nicht als fremd erkannt werden. Und deshalb sind Schwangere in der Regel immunsupprimiert. Und wir wissen auch jetzt gerade, wenn man andere Infektionskrankheiten anschaut, dass es immer wieder zu schweren Verläufen kommt bei Virusinfektionen. Also ein Klassiker ist die Hepatitis E-Virusinfektion, die bei normalen Menschen, die keine Lebererkrankung haben, oft unbemerkt verläuft. Die meisten wissen gar nicht, dass sie das haben. Und Schwangere haben oft ein akutes Leberversagen und müssen dann sogar lebertransplantiert werden. Oder die Grippe, also Influenza genauso, ne? Das führt bei Schwangeren häufiger zu schweren Verläufen. Und das ist bei SARS-CoV-2 ebenso. Und deshalb gibt es zum Beispiel bei Influenza ja schon lange eine Empfehlung, dass sich Schwangere gegen Influenza und auch gegen Keuchhusten impfen lassen sollen. Und was nicht empfohlen wird in der Schwangerschaft, sind Lebendimpfstoffe, also zum Beispiel Masern oder Gelbfieber sind so klassische Lebendimpfstoffe, das nicht. Aber Totimpfstoffe werden schon lange in der Schwangerschaft angewendet und eigentlich gibt es da auch keine Probleme. Und trotzdem, wie gesagt, gelten Schwangere als vulnerable Gruppe bei den Covid-19-Erkrankungen und deswegen ist diese Empfehlung, denke ich, für alle Schwangere total wichtig, weil man natürlich auch, wenn man schwanger ist, besonders in sich in einem Dilemma befindet. Man ist natürlich besonders sensibel und dann ist man natürlich als Schwangere doppelt unsicher, wenn man dann ja so Horrormeldungen zum Teil auch wirklich hört, die durch die Medien geistern. Mhm. Wegen dieser immunologischen Besonderheit, also dass man überhaupt erstmal das Kind als Fremdkörper im Organismus akzeptieren muss, wird ja auch die Impfempfehlung erst fürs zweite und dritte Drittel der Schwangerschaft gegeben. Eine Sorge, die viele Schwangere haben durch ganz viele verschiedene Faktoren, ist ja immer, man könnte eine Fehlgeburt haben ganz früh. Da gibt es zur Sicherheit der Impfung mittlerweile auch ein paar mehr Erkenntnisse, oder? Zur Fehlgeburtsrate, ob da irgendwas beobachtet wurde, dann doch unvermutet im Zusammenhang mit der Impfung? Ja, also die gibt es, die sind im JAMA veröffentlicht und da hat man mal Frühschwangerschaften angeschaut zwischen der 6. und 19. Schwangerschaftswoche und hat geschaut, wie wahrscheinlich ist es, dass man vor einem spontanen Abort, also vor einem Verlust der Schwangerschaft, 28 Tage vorher geimpft war und hat das ausgerechnet. Und was sich hier zeigt, ist, bei immerhin über 100.000 Schwangerschaften und davon 13.000 spontanen Abbrüchen. Daran sieht man auch, dass das gar nicht selten ist. Das sind immerhin mehr als 10%, die einen Abort erleiden. Unabhängig von der Impfung sowieso. Genau, unabhängig von der Impfung. Also das gibt es leider. Und dass der Anteil der Frauen, die etwas älter sind, also 35 bis 49, da war die Abortrate höher, nämlich 38,7%, auch ganz unabhängig von Impfen oder Infektionen, also einfach generell. Mhm. Und bei diesen hat man dann geschaut, wer hatte eine Impfung vorher bekommen in den 28 Tagen vorher und wer nicht. Da war es so, dass die, die keine Impfung bekommen hatten, waren 8% und bei denen, die eine Impfung vorher bekommen hatten, waren es 8,6%, die einen Abort hatten. Also das war kein statistisch auffälliger Unterschied. Und bei Spontanaborten war die Wahrscheinlichkeit einer Impfung in den vorangegangenen 28 Tagen im Vergleich zur laufenden Schwangerschaften auch nicht erhöht. Mhm. Und das zeigt, dass das wichtig ist für die Beratung der Schwangeren. Also es gibt ja wirklich so Gerüchte, dass jede Schwangerschaft verloren geht, wenn man sich impfen lässt und so weiter. Diese Studie ist relativ wichtig, um zu zeigen, dass die eigentlich keine großen Unterschiede gesehen hat, obwohl natürlich auch diese Studie Einschränkungen hat, weil man natürlich durch die Auswahl der Frauen schon gewisse Krankheitsmerkmale nicht vielleicht Einfluss haben konnten, wie zum Beispiel gab es mehrere Fehlgeburten schon in der Frühgeschichte, in der Vorgeschichte, da konnte man nicht so drauf achten. Aber im Grunde genommen hat man hier keine großen Unterschiede gesehen. Und die allgemeine Impfreaktion, also alles, was ungefährlich ist, aber unangenehm, die ist bei Schwangeren ähnlich wie bei nicht schwangeren Menschen. Genau, das hat eine andere Studie untersucht, die auch schon länger publiziert ist. Da gibt es ja die Daten, die erfasst werden über eine App oder über einen Health Checker. Und da hat man mal geschaut und da haben Schwangere ihre Daten eingegeben, immerhin 35.000. Und was häufiger waren Schmerzen an der Injektionsstelle, also das war bei Schwangeren etwas häufiger berichtet worden, während Kopfschmerzen oder Muskelschmerzen oder Schüttelfrost und Fieber sogar seltener auftraten. Sie haben vorhin schon kurz das Wort Horrormeldungen genannt. Wir haben das ja auch im Podcast schon mal als Thema gehabt. Ich möchte an der Stelle trotzdem noch mal kurz drauf eingehen, weil das so viel verbreitet wird. Die Sorge, die mRNA-Impfstoffe könnten unfruchtbar machen. Da gibt es so eine Theorie, die so scheinplausibel klingt, nenne ich es mal, weil es eine Ähnlichkeit von Aminosäurenabfolgen gibt zwischen dem Spike-Protein und der Plazenta. Nochmal kurz erklärt, warum sagt die Forschung, das ist gar nicht plausibel? Genau, also das ist ja ein häufiges Argument. Und wenn man mal geschichtlich schaut, kommt das immer wieder auch bei anderen Impfungen, dass so eine Urangst geweckt werden soll bei jungen Frauen, dass eine Impfung unfruchtbar macht. Also als letztes war es, glaube ich, bei HPV-Impfungen, also bei Papillomaviren, aber auch bei Tetanus-Impfungen oder bei Polio gab es schon diese Gerüchte. Ich weiß nicht, woher das kommt, muss ich ehrlich sagen. Aber wie gesagt, man triggert da natürlich eine Urangst. Und wenn man junge Frauen hat, die unsicher sind, dann sind die vielleicht empfänglicher für solche Fehlmeldungen. Und bei SARS-CoV-2 ist es so, dass behauptet wird, dass die Antikörper gegen das Spike, die gebildet werden, die würden dieses Syncytin 1 erkennen und das braucht man für die Plazentabildung und dann nicht nur erkennen, sondern auch attackieren oder ausschalten und dann könnte keine Plazenta mehr sich ausbilden. Also dass die Antikörper sich gegen den eigenen Körper, gegen die Plazenta richten und nicht gegen das Virus. Genau, und dann könnte sich die Plazenta nicht richtig ausbilden und das würde dann zum Abbruch führen oder da verhindern, dass jemand die Schwangerschaft fortsetzt. Und das würde daran liegen, dass die Aminosäuresequenz zwischen dem Spike vom Coronavirus so ähnlich sei wie zu diesem Plazenta-nötigen Protein. Mhm. Und dazu muss man sagen, müsste man ja vermuten, dass eigentlich alle, die eine Coronavirus-Infektion durchgemacht hätten, unfruchtbar wären. Und dann würde, jetzt wo wir wissen, wie häufig die sind, irgendwann natürlich auch die Menschheit aussterben. Also das wäre ziemlich schlecht, wenn das stimmen würde. Mhm. Und wenn man sich dann die Sequenzen anschaut, das haben verschiedene Wissenschaftler gemacht, ob das denn stimmt, dann sieht man nur sehr wenig Gemeinsamkeiten, eigentlich keine. Und es gibt nur, glaube ich, eine Stelle, wo mal drei Aminosäuren hintereinander die gleichen sind, was sehr, sehr wenig ist. Und ich kann dazu nur empfehlen, wenn Sie in Ihrer Umgebung jemanden haben, der dieses Argument bringt, da gibt es ein ganz tolles Video von dem Martin Moder, der das sehr gut widerlegt und das kann man sich auch anschauen, ist auch ganz unterhaltsam und der hat das dann mal verglichen mit der Sequenz von anderen Viren, also Rhinoviren. Und die haben genauso viel Ähnlichkeit mit dem Syncytin 1 wie das Spike vom Coronavirus. Und ich glaube, dass Rhinoviren-Antikörper nicht unfruchtbar machen, das ist eindeutig belegt in Real-World-Daten. Und auch wenn man sich die Zulassungsstudien anschaut, da sind ja zwar Schwangere ausgeschlossen worden, also die durften sich nicht in den Zulassungsstudien als Probanden impfen lassen, aber so wie es im Leben ist, kann man das ja nicht immer planen und es werden trotzdem Leute schwanger. Und das hat man mal ausgewertet und angeschaut und dann geguckt, also wir haben ja immer eine Kontrollgruppe, die dann, weiß ich nicht, Kochsalz bekommt und die Gruppe, die den Impfstoff bekommt. Und da gibt es eine Auswertung von allen vier Impfstoffen von Pfizer, Moderna, AstraZeneca und Johnson & Johnson. Und die Anzahl der Schwangerschaften war in beiden Gruppen fast gleich. Also als Beispiel mal Pfizer waren 12 Schwangerschaften in der Kontrollgruppe und 11 in der Impfgruppe. Mhm. Bei den AstraZeneca waren 9 in der Kontrollgruppe schwanger geworden und bei den Geimpften sogar 12. Und bei Johnson & Johnson waren es 4 und 4. Also das ist sehr ausgewogen. Es gibt überhaupt keine Hinweise aus diesen Studien, dass es da einen Unterschied auch nur geben würde. Und was auch noch ein Argument ist, dass in den USA schon ungefähr 500 Frauen bis Ende März, also schon eine Weile her, eine Schwangerschaft mitgeteilt haben, nachdem sie erfolgreich geimpft wurden. Also da sprechen auch einfach die wahre Weltdaten, also die Real-World-Data dagegen, dass das eine Rolle spielt oder so ist, dass man dadurch unfruchtbar wird. Okay, und auch das Video von Martin Moder, das ist ein Mikrobiologe aus Österreich, den haben wir, glaube ich, schon mal verlinkt. Der macht wirklich unterhaltsame und sehr gut verständliche Videos, gerade zu solchen Falschnachrichten, die kursieren. Das verlinken wir hier natürlich auch. Ja. Also was halt schwierig ist, dass man so eine Falschnachrichten wirklich länger widerlegen muss und umfangreicher widerlegen muss als jemand, der einfach mal irgendwas behauptet. Und das ist wirklich ein Problem, auch in der Impfkampagne. Und ich würde mir wünschen, dass man auch mal gegen so eine Falschinformation vorgehen könnte, weil ich fühle mich da manchmal wirklich machtlos, was wirklich für böse Gerüchte da kursieren. Und wie gesagt, was wir auch vorhin gesagt haben, wichtig ist, dass man ehrlich aufklärt, auch über Schwierigkeiten wie Myokarditis redet, aber so ein Blödsinn halt nicht wirklich noch bestimmten Personen Angst macht. Fehlt uns noch ein letzter Punkt bei der Schwangerenimpfung, den können wir wahrscheinlich sehr schnell abhandeln, weil es gibt jetzt auch Daten zur Wirksamkeit der Impfung, was ja auch nicht ganz unwichtig ist, wenn ich mich impfen lasse als Schwangere, dann möchte ich ja auch, dass die Impfung so gut wirkt wie bei allen anderen auch. Ja, ganz schnell, sie ist vergleichbar. Nein, also das ist im Nature Medicine erschienen, kann auch nochmal jeder nachlesen und schützt bei 97% vor Infektionen mit Symptomen. Also ist wirklich vergleichbar mit der Allgemeinbevölkerung. Was nicht so richtig gut untersucht werden könnte, was man limitierend sagen muss, sind schwerwiegende Folgen, weil es zu kaum schweren Verläufen kam, aber auch in der Kontrollgruppe nicht in dieser Studie. Deswegen würde ich da jetzt sagen, das reicht noch nicht aus. Und auch einige chronische Erkrankungen konnten natürlich nicht untersucht werden in der Studie. Aber generell ist der Schutz vor symptomatischer Erkrankung genauso oder vergleichbar mit der allgemeinen Bevölkerung. Frau Ziesek, ich würde zum Ende hin gern noch einmal den Blick nach Norden richten, nach Dänemark. Da gucken wir seit vergangenen Freitag vielleicht so ein bisschen neidisch hin, weil die quasi Normalzustand erreicht haben. Sie haben alle Maßnahmen beendet. Es gibt auch keine Maskenpflicht in der Öffentlichkeit mehr. Der Hintergrund ist, man ahnt es fast, die hohe Impfquote. Jetzt muss man vielleicht aber dazu sagen, es kursieren ja immer verschiedene Zahlen und dann kommt es drauf an, ob man das auf die Gesamtbevölkerung bezieht oder auf alle ab 12 Jahren, also alle, die zum Beispiel nach STIKO-Empfehlung und nach Zulassung der Impfstoffe überhaupt impfbar sind. Deshalb ist immer ein bisschen Vorsicht geboten bei direkten Vergleichen zwischen den Ländern. Also die Impfquote in Dänemark mit mindestens einer Dosis für alle über 12 Jahren liegt nach dänischen Angaben über 86% und entscheidend vor allen Dingen über 50-Jährige liegen bei 96%. Die Alterskohorten darüber haben dann sogar noch höhere Impfquoten. Das stimmt optimistisch. Ein Ende der Pandemie, sämtliche Maßnahmen aufgehoben. Trotzdem, kann das gut gehen? Ja, also das ist ein wichtiges Thema, was Sie ansprechen. Und ich gucke nicht nur neidisch, weil die so viele geimpft haben. Also gerade über 50, 96%, das ist ja fast jeder. Mhm. Und da sind wir deutlich schlechter, muss man sagen, in Deutschland. Sondern man muss auch fairerweise sagen, dass die Dänen das ja schon lange vorher angekündigt haben. Also ich glaube, im Juni schon davon gesprochen haben, dass sie die Maßnahmen zum Oktober beenden. Und ich bin eher neidisch aufgrund des Zusammenhalts dieser Bevölkerung, der dänischen Bevölkerung. Ich habe nicht das Gefühl, dass die so gespalten sind. Da gibt es auch nicht den Föderalismus wie in Deutschland, dass jeder irgendwie was anderes macht, wenn man einmal über eine Landesgrenze fährt. Und es gibt, glaube ich, auch einfach keine Wahlen, die jetzt anstehen, wie die Bundestagswahlen. Und ich habe das Gefühl, dass das dänische Volk einfach viel geschlossener ist, viel solidarischer miteinander umgeht und dann einfach die Maßnahmen auch viel besser akzeptiert hat als in Deutschland. Und witzigerweise, muss ich jetzt auch zur Kritik sagen, sind gerade die, die jetzt Dänemark feiern auf Twitter und den Medien, die immer die ganze Zeit die Impfkampagne blockieren und sagen, oder alle Maßnahmen blockieren wollen und sagen, soll doch jeder selber entscheiden. Mhm. Also man kann da neidisch sein und das müssen, glaube ich, andere beurteilen. Da bin ich als Virologe die Falsche. Warum die mehr Vertrauen in ihre Regierung haben, warum es da nicht so eine Polarisierung gibt und warum die das gesellschaftlich einfach viel besser hinbekommen als wir Deutschen. Also ich habe auch gelesen, dass die Opposition in der Politik auch der gleichen Meinung war und nicht immer irgendwelche Gegenmeinung eingenommen hat, wie das oft in Deutschland war. Und darum beneide ich die auch ein bisschen. Und ob es gut gehen kann, wird sich zeigen. Ich denke, auf jeden Fall. Also es gibt ja in Dänemark anscheinend auch ein Abkommen oder, wie soll man sagen, Konsens in der Bevölkerung. Und man muss, denke ich, schauen, die Infektionen werden sicherlich ansteigen, ob das dann für Dänemark noch tolerabel ist für die Bevölkerung und ob die Probleme mit anderen Viren wie Influenza und RSV bekommen. Das können die Dänen, glaube ich, noch nicht abschätzen. Und natürlich, was auch sie daran hindern könnte, wäre, wenn eine neue Variante auftritt, die einen stärkeren Immunescape haben würde. Das sind so Unsicherheitsfaktoren, aber ansonsten muss man einfach schauen, wie sich das weiterentwickelt. Die haben ja auch keine anderen Impfstoffe als andere europäische Länder. Ich kann für hier nochmal den Hinweis geben, es gibt so ein paar ganz interessante Analysen von Forschern, die auch in Dänemark die Regierung beraten haben, was Kommunikation und Verhaltenspsychologie angeht. Die können wir ja auch verlinken. Die deuten so ein bisschen in die Richtung, die Sie eben auch schon gesagt haben, dass in der Kommunikation natürlich auch wichtig ist, Risiken nicht zu verschweigen und dann aber die ehrliche Schlussfolgerung daraus zu ziehen. Ist das jetzt schon der Zustand, über den wir am Anfang gesprochen haben, möglicherweise also der Übergang in den endemischen Zustand, wo man dann aber auch aushandeln muss? Es ist ja nicht nur Covid, also es werden auch in Dänemark immer noch vereinzelt Menschen am Coronavirus, an Covid-19 versterben. Ja, klar. Also das, denke ich mal, wird man auch nicht vermeiden können. Und das ist auch unrealistisch zu vermitteln. Wir machen so lange weiter, bis niemand mehr daran stirbt. Das ist ja bei anderen Viruserkrankungen auch so. Und wir fahren ja auch Auto, obwohl es Verkehrstote gibt und so weiter. Es muss halt ein erträgliches Maß haben. Da haben die natürlich mit 96% über 50 eine sehr gute Ausgangslage. Das sind ja ganz andere Zahlen als in Deutschland. Die kann man nicht vergleichen. Da sind wir einfach noch nicht. Und ich denke schon, dass das dann der Übergang für die in einen endemischen Status ist. Wie gesagt, wenn keine neuen Überraschungen mit neuen Varianten kommen, kann das auch sehr gut klappen. Ja, und ich glaube einfach, Ein Vorteil, den Dänemark hatte, wenn man es direkt vergleichen will, ist einfach wirklich, dass wir viel verloren haben durch diesen Föderalismus in den Bundesländern. Also wenn hier andere Regeln gelten als auf der anderen Seite des Mains, dann hat man das Gefühl, keiner weiß eigentlich, was richtig ist und jeder probiert es mal aus. Und wenn es deutschlandweite Regeln, wie wahrscheinlich in Dänemark der Fall, geben würde, dann führt das natürlich dazu, dass auch die Bevölkerung wahrscheinlich denkt, hey, die da oben wissen genau, was sie tun oder wissen es eben nicht, aber wir stehen dahinter. Und ja, wie gesagt, da gibt es sicherlich andere Fächer, die das besser analysieren können und bewerten können. Aber ich finde das sehr spannend, auf jeden Fall zu vergleichen und auch vielleicht daraus zu lernen. In England ist die Situation oder wird zumindest noch anders wahrgenommen allerdings, obwohl die haben nicht so eine hohe Impfquote, aber die haben ja offenbar eine sehr hohe Seroprävalenz, so heißt es immer. Also die haben einfach sehr viele Infizierte gehabt, die dann zumindest eine Antikörperantwort haben. In England sterben im Schnitt immer noch 200 Menschen am Tag an dem Virus. Ist auch wieder nicht eins zu eins vergleichbar. Mhm. Also erstens Bevölkerungsalter, zweitens wie viel Ballungsgebiete gibt, also wie eng wohnen die Leute zusammen, dann anderer Impfstoff. Ne? In England wurde sehr viel AstraZeneca verimpft. In Dänemark hat man das relativ früh eingestellt, den AstraZeneca-Impfstoff zu nehmen und hat mehr mRNA-Impfstoffe genommen. Vorerkrankung, also wie krank, wie alt ist die Bevölkerung, spielt alles auch eine Rolle. Muss ich sagen, wird alles sicherlich einen gewissen Einfluss haben auf ja, den Umgang und auf das, wie man als Land dann letztendlich abschneidet nach der Pandemie. Also nicht alles ist direkt vergleichbar. Ein letztes Thema müssen wir noch ansprechen, das Sie eben selber auch schon angesprochen haben. Die Achillesferse, auch in Dänemark bleibt die Virusevolution. Kann man abschätzen, was da zu erwarten ist, was Immune Escape und Übertragbarkeit angeht, was da noch denen in die Quere kommen könnte? Naja, also man muss sagen, ich bin da sehr vorsichtig, weil bisher wurden wir schon ein paar Mal überrascht vom neuen Varianten, womit ich am Anfang 2020 echt nicht gerechnet hätte. Trotzdem gibt es natürlich eine begrenzte Möglichkeit von Aminosäure austauschen, gerade im Spike, weil es einfach nur eine begrenzte Anzahl von Aminosäuren gibt. Und es ist ja nicht wahrscheinlich, dass es einen kompletten Immunescape gibt, weil die Antikörperantworten, die ja induziert werden von den Impfstoffen, sehr breit sind. Das ist ja nicht ein Epitop, sondern es gibt verschiedene Epitope auf insgesamt, weiß nicht, über 70. Und dass dann alle nicht mehr wirken, damit ist eigentlich nicht zu rechnen. Trotzdem ist das natürlich eine Möglichkeit, dass Impfstoffe schlechter wirken. Und deshalb natürlich, diese Mutationen entstehen ja zufällig und neue Varianten sind auch zufällig, aber umso weniger Infektion man zulässt, umso weniger Replikation man zulässt, umso weniger Varianten wird man erzeugen. Es gab mediale Aufregung trotzdem um eine Variante, die ist vielfach Mu geschrieben worden am Anfang. Das ist ja allerdings ein griechischer Buchstabe, MY schreiben deshalb jetzt viele, spricht sich also Mu, altgriechisch. Die hat die WHO bisher als Variant of Interest beschrieben. Zur Erinnerung, das ist die unterste Stufe im Beobachtungsranking. Trotzdem gibt es Menschen, die sagen, da gibt es Mutationen in dieser Variante, die Grund zur Beunruhigung geben. Wie sehen Sie das? Also diese Variant of Interest, haben wir ja schon häufiger gehört, ist anders als Variant of Concern. Genaues wissen wir nicht. Also heißt einfach, wir beobachten die, aber wir haben noch keine Beweise, dass die wirklich schlimmer ist. Trotzdem haben wir in dieser Variante bekannte Verdächtige, sage ich mal, also bestimmte Mutationen, die wir aus anderen Varianten kennen. Also zum Beispiel an der Position 681, das gibt es ja auch in der Alpha-Variante, die für eine bessere Übertragung verantwortlich ist. Dann haben wir in der Mu ebenfalls diese Mutationen E484K und K417N. Die kennen wir auch schon, weil sie zum Beispiel monoklonale Antikörper schlechter wirksam machen und auch in der Beta-Variante schon vorkommen. Und dann gibt es aber auch ein paar neue Mutationen, also an Position 346 zum Beispiel und 144. Da wissen wir einfach noch nicht so genau, was die dann wirklich machen mit dem Virus. Es gibt erste Daten, dass diese Mutation anstelle 346 die Interaktion von Antikörpern mit dem Spike-Protein, also mit der Oberfläche vom Virus, leichter macht, zu entkommen und deswegen noch mehr Immunescape zu erwarten wäre. Aber die Daten dazu sind einfach noch sehr widersprüchlich. Es gibt ein Preprint, was sagt, man sieht Unterschiede und ein Immunescape, ein anderes, das sieht es nicht. Die sind auch unterschiedlich, sage ich mal, im Labor angefertigt, mit natürlichen Viren oder nur mit der Hülle. Aber so richtig schlüssig ist mir das noch nicht. Und hier auch wieder wird sich einfach in der wahren Welt zeigen, wird sich diese Variante überhaupt irgendwo durchsetzen können. Im Moment kann ich sagen, für Deutschland absolut führend ist Delta. Also Mu haben wir, glaube ich, noch nie gefunden, zumindest bei uns in Frankfurt. Und wir finden eigentlich sonst immer alles. Aber Delta ist wirklich im Moment eigentlich fast 100%, was wir finden und ist einfach auch sehr viel leichter übertragbar. Und ob Mu dagegen ankommt oder auch die anderen Varianten, weiß nicht, von Lambda und so weiter, das wird sich sicherlich in der Zeit zeigen. Das heißt, dass sie nur Variant of Interest ist, also doch kein Grund zur Beunruhigung in der Einschätzung der WHO, liegt schlicht daran, dass sie sich einfach noch nicht so weit verbreitet hat. Und wenn sie das nicht tut, dann bleibt sie auch in dieser Einstufung. Es gibt sie ja seit Januar dieses Jahres in Kolumbien. Ja, das Variant of Interest kommt eher die Einstufung, dass die Daten noch nicht ausreichen, das zu beurteilen. Okay. Das gibt einen Verdacht durch eine Mutation, die da drin vorkommt, ne, die wir ja schon kennen. Aber die Daten reichen nicht aus, um das bewiesen zu haben. Es ist nur ein Hinweis oder theoretische Überlegungen zum Teil sogar. Mhm. Im Moment, wie gesagt, ist Delta führend und ich sehe das im Moment noch nicht, dass jetzt Delta von Mu abgelöst wird. Ganz theoretisch gefragt, trotzdem noch einmal, wäre es bei der hohen Zahl Ungeimpfter in vielen Ländern denn nicht auch denkbar, dass sich eine Variante durchsetzt, die einen Fitnessvorteil hat, also ansteckender ist, aber weniger Immunescape hat? Ja, das wäre auch möglich. Also im Grunde genommen ansteckender ist, haben wir ja mit Delta gesehen, dass das möglich ist. Hat ja Alpha abgelöst, obwohl Alpha für uns zum Jahreswechsel ja was ganz Neues und ganz Dramatisches war, das weiß ich noch, da kam dann Delta um die Ecke und war noch viel infektiöser. Ich glaube, ehrlich gesagt, man kann da viel sich theoretisch überlegen und spekulieren und wie gesagt, ich bin da von dem Virus SARS-CoV-2 schon echt überrascht worden in den letzten Monaten, weil ich gar nicht so damit gerechnet hätte, dass es so variabel ist und dass diese wenigen Mutationen so einen Effekt dann auch haben auf das Virus, auf die Ausbreitung. Das hätte ich nicht gedacht. Deswegen bin ich da ein bisschen zurückhaltend mit der Antwort, weil die könnte dann komplett falsch sein. Mhm. Ich würde mal sagen, alles ist drin. Es gibt halt Wahrscheinlichkeiten, was normalerweise Viren tun, aber ich kann es nicht ausschließen. Vielleicht ist ja auch was Positives drin, wer weiß. Ja, genau. Also, dass sich das Virus abschwächt, ist natürlich auch drin. Es dauert nur meistens auch länger, weil wenn ein Virus weniger repliziert, dann wird es meistens ja von den Varianten einfach ja überrannt, die halt schneller replizieren oder mehr replizieren. Ne? Die Varianten bleiben also auch hier bei uns noch unter Beobachtung, so wie auch die Impfquote und die aktuelle Entwicklung unter Beobachtung bleiben. Wir kommen wieder in 2 Wochen hier am Dienstag mit Christian Drosten. Sandra Ziesek, ich sage vielen Dank bis hierhin für Ihre Zeit und Ihre Einschätzung und bis bald. Ja, vielen Dank und viele Grüße. Und wie immer habe ich jetzt noch einen Podcast-Tipp für euch. Slahi 14 Jahre Guantanamo heißt der neue Podcast von Bastian Berbner. Den kennen viele vielleicht von dem großartigen Podcast 180 Grad. Jetzt erzählt er an dieser Stelle mal selbst, worum es in seinem neuen Podcast in Slahi geht. Auf den ersten Blick geht es natürlich um den Mann, nach dem der Podcast benannt ist, Mohamedou Ould Slahi. Der war 14 Jahre lang in Guantanamo, galt damals als der wichtigste Gefangene dort überhaupt. Niemand ist so heftig gefoltert worden da wie er. Und dessen Geschichte erzählen wir halt. Bastian Berbner erzählt die Geschichte von Slahi so fesselnd, dass man da einfach reingezogen wird, finde ich. Und er bringt ganz viele Aspekte mit, die man so noch nicht gehört hat. Das ist wirklich spannend. Zum Beispiel die ganz wichtige Frage, wie geht es eigentlich denen, die selbst foltern? Das ist das, was mich auch besonders irgendwie mitnimmt bei dieser Geschichte. Was verlangt eigentlich ein Land von seinen eigenen Beamten? Also diese Menschen, die wir gefunden haben für den Podcast, die Folterer letztlich, die Mohamedou Ould Slahi gefoltert haben. Zu hören, wie es diesen Menschen ging, das finde ich schon ganz bemerkenswert in dieser Geschichte. There's no doubt in my mind that the things that we did were and are torture. 100%. I hate this about myself. Er verabscheut sich dafür, dass er damals diesem Drang nachgegeben hat. Heute weiß er, als Menschen hat ihn das kaputt gemacht. Also Slahi, 14 Jahre Guantanamo, das sind 12 Episoden, wie ein Krimi eigentlich, da muss man einfach immer weiterhören. Ganz dringende Empfehlung, den Podcast gibt es natürlich in der ARD Audiothek. Den Link bekommt ihr auch in unseren Shownotes. Und unsere Quellen und das Skript finden sich wie immer unter ndr.de/Corona-Update. Ich bedanke mich für die redaktionelle Unterstützung für diesen Podcast bei Katharina Marenholz und Beke Schulmann, für Recherche bei Nele Rössler und für die Technik bei Konrad Winkler. Und natürlich euch und Ihnen fürs Zuhören und treu bleiben. Mein Name ist Corinna Hennig. Bis demnächst. Das Coronavirus-Update. Ein Podcast von NDR Info.